Das hat mich als Kind richtig, richtig, richtig fertig gemacht. Nicht nur die Sterbeszene, sondern dieser Moment, wenn E.T. so ganz blass ist und da am Wasser liegt und ihn nach Hause bringt. Wir sehen schon, es riecht alles nach Tod. Ja. Es ist einfach total krass, wie E.T. aussieht. Und wenn ich den als Eltern so sehen würde, würde ich auch sagen, Kinder, geht da weg. Ja, absolut, natürlich. Stille Nacht, heilige Nacht, süßer die Klöckchen, die klingen. Let it snow, let it snow, let it snow. We wish you Merry Christmas. Endlich wieder Weihnachtsepisoden beim Muss man sehen Podcast. Hallo Johannes. Hallo Flor, ich ahne schon, dass du mich zwingen wirst, ein weihnachtliches Intro zu machen dafür. Auf jeden Fall, ich will so einen richtig schönen Klöckchenklang. Irgendwas absolut wunderbar, kitschiges, cheesiges, albernes, Weihnachtszeit. Alles, was dazu gehört. Okay, wenn ihr das jetzt gehört habt, dieses Intro mit Glöckchen und so weiter, dann wisst ihr Bescheid. Flo hat mich gezwungen. Ich bin hier immer noch der Weihnachtsgrinch. Und ich bin der Weihnachtsengel? Nee. Keine Ahnung, ich bin der Weihnachtsenthusiast auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und wir sprechen wieder einen ganzen Monat über Weihnachtsfilme. Oh. Was mittlerweile gar nicht so leicht ist, weil wir haben die großen Dinger eigentlich schon abgefrühstückt. Ne? Aber wenn ich auf das schaue, was jetzt vor uns liegt, dann haben wir schon noch ein paar große Dinge vor uns. Auf jeden Fall, aber wir bewegen uns so ein bisschen zumindest inhaltlich weg von Weihnachten. Mm, okay. Schauen in diesem Monat eher Filme, die sich mit der Weihnacht, die irgendwie in die Weihnachtszeit reinpassen. Ja, und ja. Der Anfang ist ja auch gleich ein Film, in dem Weihnachten überhaupt keine Rolle spielt. Ja, ja, ja. Aber es gibt doch Filme, die wirklich so 20.000 Mal im Fernsehen gezeigt werden und zwar nur im Dezember. Genau. Und E.T. aus dem Jahr 1982 von Steven Spielberg ist definitiv einer davon. Ja. Und um das gleich klarzustellen, E.T. ist, obwohl in ihm Weihnachten keine Rolle spielt, durch und durch ein Weihnachtsfilm. Nach einem deftigen Festschmaus machst du dir einen Tee, schnappst dir eine Decke und lümmelst dich auf das Sofa neben dem Weihnachtsbaum, um dabei zuzuschauen, wie sich der 10-jährige Elliot mit einem knuddeligen Außerirdischen anfreundet. Er versteckt das Wesen in seinem Kinderzimmer und lernt mit seinen beiden Geschwistern nach und nach dessen magische Fähigkeiten kennen. E.T. jedoch will vor allem eins, nach Hause telefonieren, um von diesem fremden Planeten abgeholt zu werden. Als ihm das endlich gelingt, heißt es Abschied nehmen. Insbesondere, weil der amerikanische Geheimdienst mittlerweile auch auf den außerirdischen Besucher aufmerksam geworden ist. Und um das auch gleich klarzustellen, E.T. ist nicht nur ein Weihnachtsfilm, sondern auch ein Blockbuster. Und nicht nur irgendein Blockbuster. Er ist wahrscheinlich der Blockbuster der 80er Jahre. Neben Star Wars, der Film, der nach dem New Hollywood am ehesten definiert hat, wie magisches Kino in Zukunft aussehen kann. Und mich hat seine Magie damals wie heute voll getroffen. Bleibt die Frage, ist das bei dir auch so, Johannes? Ich habe ihn als Kind gar nicht gesehen. Nein, ich habe ihn als Kind gar nicht gesehen. Oh mein Gott, wie traurig. Das heißt, ich habe keinerlei nostalgische Gefühle für diesen Film. Das Tolle ist, dass dieser Film auch funktioniert, ohne nostalgische Gefühle aus der Kindheit zu haben. Man hat sofort so Stand-in-Gefühle in sich an seine Kindheit, ohne dass man wirklich diese Kindheit hatte. Irgendwie kommen diese Gefühle trotzdem und man denkt sich, ich kenne den gar nicht, das ist meine Kindheit, aber trotzdem fühle ich mich so wie so, na, vielleicht auch wegen der 80er, muss man sagen. Na, aber es ist nicht nur das. Also ich glaube, es ist auch ganz viel das Talent von Steven Spielberg, so bestimmte Gefühle zu wecken. Ja, natürlich. Und man kann viel darüber reden, wie Steven Spielberg ein Magier ist und wie er das Kino zu ganz neuen, fantastischen Formen bringt. Oder ein Manipulator. Aber er ist halt auch jemand, der wirklich einen sehr guten Blick dafür hat, was es ausmacht, Kind zu sein und als Kind Dinge zu erleben und als Kind auf sich selbst gestellt zu sein und Dinge bewältigen zu müssen. Wenn man sich das Oeuvre von Spielberg mal anschaut, dann ist das ja ein Thema, was anscheinend doch öfter vorkommt. Er hat ja mit Kindern und Kindheit und Kindern aus einer geschiedenen Ehe durchaus so ein Ding. Und das hat er ja auch erzählt. Ne? Ja, es ist ein Thema. Und er hat das auch immer mal wieder eingebracht in seine Filme. Ja. Und er hat es aber geschafft, seine Kinder, die er dann dargestellt hat, denen so ein sehr aktives Momentum zu geben. Das ist das, was wir dann ja auch, was wir in den ganzen von Spielberg inspirierten Fantasy-Filmen von heute sehen. Dieses Gefühl, da nimmt jemand Kinder ernst und gibt Kindern Handlungsoptionen und lässt die Kinder teilweise sogar aktiver und vor allem kompetenter sein als die Erwachsenen. Ja, aber das ist so ein Trope von Kinderfilmen überhaupt, ne? Und das ist ja nun wirklich ein Familienfilm, wie man ihn sich vorstellt. Absolut. Nicht mal ein Familienfilm nur so als Worthülse um zu sagen, ja, ist für Kinder, aber bitte setzt euch bitte mit euren Erwachsenen davor. weil es gibt ja ganz viele Werbung für so Kinderfilme, wo einfach gesagt wird, der Familienfilm des Jahres, und man denkt sich dann, nee. Und dann sitzen die Erwachsenen da und sind wirklich gelangweilt. Ja, ja. Aber bei diesem Film ist es wirklich für alle irgendwie eine Geschichte, der man folgen will, und jeder hat seine eigenen Sachen, die er daraus zieht. Das ist schon wirklich schön. Und ich glaube, das Wichtige ist halt auch, das ist wichtig zu betonen, dass dadurch der Film auch Kindern wahrscheinlich besser gefällt als vieles, was sehr spezifisch so nischig spitz auf Kinder zugeschnitten ist. Stimmt, ja. Ich kenne das halt von mir als Kind, als ich Filme geguckt habe, was ich mochte. Ja. Und auch von meinem Kind jetzt, dass so Sachen, die so sehr mit diesem Gedanken, wir machen was pädagogisch Wertvolles, da können die Kinder was lernen, das ist für das junge Publikum. Das, was so gedreht ist, Kinder oft langweilt und abschreckt, weil sie sich von dem Werk dann irgendwie von oben herab behandelt fühlen. Ja, zum einen das, und zum anderen hat es, glaube ich, mit der Lebensrealität von Kindern dann nichts mehr zu tun, weil das so spitz zugeschnitten ist auf Kinder, dass das hat mit der Welt nichts mehr zu tun, die sie umgibt. Die ganze Welt, die sie umgibt, hat mit erwachsenen Menschen und mit erwachsenen Problemen zu tun, aus denen sie versuchen, irgendwie sinnvolle Sachen herauszuziehen. Aber wenn ihnen das so vorgekaut wird, wer will das? Ja, du willst als Kind ernst genommen werden. Und du nimmst ja als Kind auch das Zeug wahr, was um dich herum passiert. Und dazu gehört halt auch zum Beispiel, in einem Haushalt zu leben, wo eine Scheidung stattgefunden hat. Ja, aber muss dann auch stattfinden, dass ein Alien stirbt? In dem Fall ja. Oh, ist das hart. Ja, weil in dem Fall ja, weil es gehört einfach zu den Kinomomenten, die mich zu Tränen rühren. Und ja, das, natürlich. Das kann. Ich bin niemand, der viel weint bei Filmen, obwohl ich oft emotional gerührt bin. Ja. Und er gehört einfach zu den Filmen, die mich absolut zu Tränen rühren. Ja, total. Und ich war wirklich massiv schockiert, als ich das gesehen habe. Ich habe es nicht in Erinnerung gehabt. Ich habe zwar gesagt, dass ich ihn als Kind nicht gesehen habe, aber ich habe ihn mit Anfang 20 irgendwann mal geguckt. Ja. Und fand ihn ganz gut, aber ich erinnerte mich nicht daran, wie tragisch und wie krass dramatisch das Ganze zwischendurch wird. Und dann muss ich wieder an dieses Casting von unserem Kinderdarsteller denken, der Elliot spielt. Henry Thomas. Henry Thomas, der das unglaublich gut macht und der beim Casting mit Steven Spielberg da sitzt. Er hat seinen Hund, der gestorben ist, als Vorbild genommen für seine Emotionen, die er haben sollte. Er sollte nämlich weinen und sagen, nein, ihr dürft ihn mir nicht wegnehmen, er ist meiner und wir sind Freunde und ich muss ihn beschützen. Und der macht das so gut. Diese Tränen. Dieses Casting kann man sich nicht entgehen lassen. Dieses Casting gibt's auf YouTube. Schaut es euch an, wie Henry Thomas da sitzt und nur in einem fucking Casting so krass weint. Und das ist vielleicht, was wir reden oft in letzter Zeit über Kinderdarsteller und Kinderdarstellerinnen. Und ich sage ja gerne so, ja, es hat sich was getan, es hat sich was verändert. Das ist ein Beispiel dafür, dass es damals auch schon möglich war. Ja. Und sowohl Henry Thomas als auch Drew Barrymore, die einen Höllenjob machen als wirklich junge Kinder. Also ich würde jetzt Drew Barrymore ist 6 oder 7 gewesen. Ich würde Robert McNaughton ein bisschen mal rausziehen. Ja. Nicht, weil er schlecht spielt, der spielt absolut gut, der den Michael spielt. Aber er ist natürlich älter, er ist ein Jugendlicher, er hat mehr einen Blick dafür, was notwendig ist. Mhm. Aber wie Henry Thomas und Drew Barrymore das machen, gerade die gefühlvollen Szenen, gerade die Szenen, wo sie viel Emotionen zeigen müssen, ist der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Wahnsinn. Aber man muss sagen, dass Spielberg auch einige Tricks angewendet hat, um die Kinder dahin zu bringen. Vor allem, um Drew Barrymore dahin zu kriegen, die in einem Fernsehauftritt vor einigen Jahren gesagt hat, ich dachte, E.T. wäre echt. Ja. Sie hat mit E.T. geredet und Spielberg hat das mitgekriegt und hat dann die Leute angewiesen. Sie haben irgendwann mal in einer Pause gesehen, wie Drew Barrymore mit der toten Puppe geredet hat. Und dann hat Steven Spielberg zu seinen Puppeteers gesagt, Leute, wenn ihr seht, dass Drew Barrymore unterwegs ist, die damals 4 oder 5 war. Nee, sie war älter. Sie war 6 oder 7 war sie. 6 oder 7 war sie schon. Die 4-jährige Gertie. Mhm. Er hat auf jeden Fall gesagt, wenn ihr seht, dass sie da rumläuft, stellt euch schnell an die Puppe und fangt an, die zu bewegen. Ja. Vor allem hat sie in Mittagspausen dieser Puppe Essen gebracht und ihr einen Schal umgelegt und einfach sich gekümmert um E.T., weil E.T. einfach Teil der Crew war. Und es ist super, super sweet. Es ist so niedlich. Oh. Es gibt ein großes Making-of davon, wenn ihr den Film schon gesehen habt, auf der Laserdisc von 1996, auf die hat es ein Making-of geschafft, das eine Stunde geht. Man findet es auf YouTube. Okay. Da ist unter anderem auch diese Casting-Szene von Henry Thomas drin zu sehen. Ah, okay. Und sehr viele Interviews mit Beteiligten und halt aus den 90ern dann die auch so zurückblicken. Und es wird sehr viel Footage von den Dreharbeiten gezeigt. Spielberg ist einer, der ganz gerne so Kameras mitlaufen lässt, wenn er Sachen dreht. Ja. Es ist wirklich süß. Es ist schön zu sehen, wie sich die SchauspielerInnen miteinander verhalten und wie sie miteinander klarkommen und wie sie so ums Set tollen. Es ist wirklich toll. Guckt euch das an, es ist absolut sehenswert. Auch wie Spielberg mit den Kindern umgeht und auch mit den Kindern, also gerade mit, es gab so eine Szene mit Henry Thomas, er hat wirklich en Detail wie ein Erwachsener mit ihm gesprochen darüber, wie was funktioniert und was er sich vorstellt und versucht dem Kind eine Möglichkeit zu geben, an einem bestimmten Bild sich festzuhalten, um die Szene zu spielen. Und es war so gut, es war so den Schauspieler Henry Thomas ernst genommen und nicht nur das Kind irgendwie dahinter beschäftigt oder so. Ja. Sehr, sehr gut. Obwohl er das von Anfang an nicht 100% drauf hatte. Seine Produktionsassistenz, glaube ich, war das, die hat ihn mal zwischendurch zur Seite genommen und hat gesagt, Alter, wie du dich hier aufführst, du musst das mal ein kleines bisschen in den Griff kriegen. Er hat nämlich zwischendurch ganz schön den Choleriker raushängen lassen und hat, weil eben auch wenig Zeit war mit Kindern und so, ne, es gibt ja auch Restriktionen, wie lange man mit Kindern drehen darf und dann muss da auch noch die Schule dabei bedacht werden, die dann mobil am Set mit dabei sein muss. Kinder müssen einfach, ja, bestimmte Regeln einhalten und dann dürfen die nur ein paar Stunden drehen. Und das macht natürlich einen Zeitdruck. Und den hat Steven Spielberg am Anfang auch so ein bisschen an die Schauspieler weitergegeben. Im Sinne von, Alter, jetzt mach halt. Jetzt muss es funktionieren. Jetzt muss es funktionieren. Und das ging halt eine Weile echt nicht schön und nicht gut am Set. Und dann hat einfach die Produktionsassistentin gesagt, komm, wir reden mal und ich muss dir mal den Kopf gerade rücken, so geht das nicht weiter. Und das hat Steven Spielberg selber erzählt und selber gesagt, das war der Moment, wo seine Art und Weise zu arbeiten, auch mit Erwachsenen und auch in allen möglichen anderen Zusammenhängen, sich völlig gedreht hat und er es ganz anders macht als vorher. Ja, das Krasse ist ja, wenn man so die DarstellerInnen hört, wenn die sich heute drüber unterhalten, jetzt Erwachsene, klingt es so, als wäre das wirklich ein schöner Dreh gewesen. Ja. Als wäre das ein angenehmes Set gewesen und als hätten alle Beteiligten sehr viel gemacht, um diese Dreherfahrung den wirklich jungen Leuten so angenehm wie möglich zu machen. Mhm. Wir können ja mal ganz kurz zu Steven Spielberg springen. Ja, okay. Zum Steven Spielberg aus der damaligen Zeit. Du darfst gerne was dazu erzählen. Ich gebe dir dabei Tee. Oh ja, das wäre toll. Klugscheißen mit Plor. Steven Spielberg, geboren 1946, sprich er war 9, er war 36 Jahre alt, als er diesen Film gedreht hat. Und es war nicht sein erster großer Erfolg, das war nämlich Der weiße Hai, den er 7 Jahre vorher gemacht hat, im Alter von 29 Jahren, 1975. Das war ja so, der gilt ja als der Beginn des großen Blockbuster-Kinos. Ja, und das mit 29 Jahren. Und das mit 29 und auch so die Ablösung des New Hollywood. Ne? Steven Spielberg steht zusammen mit George Lucas für die Ablösung, für das Ende von New Hollywood. Ja. Von diesem Realismus, von diesem harten, rauen Ton, von diesem auch kontroversen und experimentierfreudigen hin zu dieser Blockbuster-Zeit, zu diesen Filmen, die irgendwie so eine Magie haben, dass sie die ganze Familie vereinnahmen, ein Film, den jeder gucken will, über den alle reden und Filme, die halt vor allem verzaubern. Ja. Es ist witzig, dass der weiße Hai eigentlich ein Horrorfilm, dass der am Anfang davon steht, aber typische Filme davon auch von Spielberg sind natürlich Unheimliche Begegnungen der dritten Art. Ja, der auch so ein bisschen das hier vorbereitet, ne? Der das vorbereitet im selben Jahr, Star Wars von George Lucas, die waren halt auch irgendwie so ein Dream-Team, die beiden und deswegen auch beide an Indiana Jones beteiligt, der natürlich auch in diese Reihe fällt. Und dann haben wir so durch die späten 70er und durch die 80er Jahre auch Filme wie Zurück in die Zukunft zum Beispiel. Ja. Und dann auch ganz spannend, das war nicht nur der fantastische Film, sondern das hat das gesamte Kino eingenommen. Ja. Zum Beispiel Horrorfilme. Wir haben über Gremlins geredet. Ja, stimmt. Der von Spielberg mitproduziert wurde und Spielberg hat auch seine Horrorfilme gedreht mit Poltergeist zum Beispiel. Ja. Filme, die eigentlich zu einem Spitzengenre gehören, auch zum nischigen Genre, aber trotzdem dieses Gefühl vermitteln, dass sie irgendwie für alle sind. Ja. Dass sie alle verzaubern und wieder in die Kinos bringen wollen. Ja. Wobei man dann gleich den Verdacht haben möchte, dass wenn man Filme für alle machen möchte, man irgendwie Filme für niemanden macht. Ja, und das haben auch viele gemacht in der Folge. Ja. Viele Epigonen von Spielberg sind genau in diese Falle geraten, dass sie den kleinsten gemeinsamen Nenner geschaffen haben. Ja. Und Spielberg macht seine Kompromisse. Spielberg ist ein Mainstream-Regisseur, Spielberg ist ein Blockbuster-Regisseur. Aber gerade dieser junge Spielberg oder dieser mittelalte Spielberg traut sich was. Der mittelalte Spielberg, 36 ist mittelalt, also. Ja. Okay, gut. Na komm. gekommen. Was denn sonst, oder? Das heißt, wir sind schon drüber hinaus. Wir sind drüber. Oh nein. Das, die Spanne von Mittelalter geht von 36 bis 45. Wir haben noch ein paar Jahre. Steven Spielberg traut sich was. Ja, das stimmt. Wir haben hier einen Blockbuster-Film vor uns, aber so eine Szene wie diese absurde Froschszene. Oder so, oder auch eben, wie du schon gesagt hast, das Alien sterben zu lassen, den Polizisten Waffen in die Hand zu geben, mit denen sie die Kinder bedrohen. Ja, oder mit Walkie-Talkies auszutauschen. Das sind Sachen, die, oder auch einfach auch eine Scheidungshintergrund so zu thematisieren mit den Kindern. Ja, das sind, okay, aber das ist nicht mutig, aber doch, es gibt ein paar gute, schon mutige Sachen. Es ist auf jeden Fall was, Spielberg sucht nicht nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern nach dem größten. Und er hat ihn in der Zeit gefunden. Er hat ihn später nicht immer gefunden. Und er hat gerade in den 90ern hat er dann auch angefangen, meiner Meinung nach deutlich abzubauen und einige schwächere Filme zu drehen. Aber Peak Spielberg, und das ist meiner Meinung nach Peak Spielberg, sprich Der weiße Hai, Die unheimliche Begegnung der dritten Art, Indiana Jones, E.T. Und du kannst meinetwegen noch die 90er dazu nehmen, zum Beispiel Jurassic Park. Ja. Das sind wirklich Filme, die es schaffen, Spannung, Dramatik, Grusel, Action, aber auch Gefühle und sowas Bombastisches zu vereinen, ohne dass man das Gefühl hat, dass irgendwas verloren geht. Ich glaube, das Geheimnis ist so ein bisschen nicht in der Story an sich, nicht in dem, was passiert, auf dem Papier den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, sondern in der Inszenierung dann. Ja. Wie werden die Szenen aufgelöst? Wie werden die Heartstrings dann tatsächlich gespielt? Also, ne, wo ist die Emotionalität und wie wird die aufbereitet und so? Und das ist ja Spielbergs großes Pfund, ne? Also für viele auch zu viel, ne? Es gibt ja nur genug Leute, die sagen, um Gottes Willen, ich will mir das nicht angucken, viel zu viel draufgedrückt auf die Emotionen und so, aber er hat es halt einfach drauf. Es ist halt auch dieses Spiel mit den Emotionen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich als Kind E.T. gesehen habe zum ersten Mal. Ich werde wahrscheinlich so um die 8 gewesen sein. Ja, okay. So um den Dreh. Es fängt gruselig an. Sehr gruselig. Als ich E.T. zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich ganz schön gegruselt. Das glaube ich dir. Und diese Szene, wenn das Raumschiff landet und du hast dieses Mysterium und du hast diese Unklarheit, du siehst die Kreaturen auch nicht. Mittlerweile sieht man mehr von den Kreaturen. Ich verbinde E.T. halt auch so mit diesem VHS-Gucken, ne? Okay. Wo dann alles noch kriselig war und dann hast du so einen kleinen Röhrenfernseher und du erkennst nicht so viel, das hat noch zu diesem Mysterium beigetragen. Ja. Und dann bist du erstmal, du bist hooked, aber du denkst, oh, was passiert da? Und es ist irgendwie unheimlich. Und das Tolle ist, das ist halt Spielbergs Stärke, dann von einer Emotion zur nächsten zu führen. Ja. Es gibt dann diesen Moment, wo E.T. aus dem Wald raustritt und auf die Stadt guckt. Und da hat er uns. Und da ist er unser bester Freund. Und aber mit der Musik krass. Und allem. Du hast ja den Horrorfilm aber nicht nur auf der Ebene des Zuschauers. Der Horrorfilm passiert ja auch für E.T. Ja. Und der ist so inszeniert, dass E.T. wirklich in diesen riesigen Wald guckt, als kleines, unscheinbares Wesen und er auch so in der Gegend rumwackelt und man dann so denkt, okay, was passiert da? Das heißt, ich habe zwar auch einen Horrorfilm vor mir in dem Moment irgendwie, aber der wird so entschärft von dieser kleinen, verletzlichen Figur, die da auch ihren Horrorfilm gerade schiebt, weil sie durch den dunklen Wald muss und da irgendwelche Leute mit Taschenlampen dann in der Gegend rumrennen und ihn suchen und so und er auch flüchten muss, ne? Also ich find's interessant, dass der Film seinen Ursprung im Horrorfilm nicht ganz vergessen hat, weil ja der Film davor gar nicht E.T. werden sollte, sondern der Film war ja ursprünglich Night Skies, genau. Und das hatte er irgendwie schon in der Entwicklung und hat dann aber gemerkt, dass es sich immer mehr in eine Richtung entwickelt, die er gar nicht wollte, die er viel zu Horrorfilm-tropisch fand und das Ganze irgendwie nicht so sein Ding war dann. Und er hatte zwischendurch auch Indiana Jones gedreht. Und, ja, er war auch nicht beschäftigt in der Zeit. Ja, genau. Melissa Matheson, eine Frau, mit der er sehr viel zusammengearbeitet hat, quasi seine Drehbuchautorin, der hat er von Night Skies erzählt und er hatte in diesem Horrorfilm, wo es wirklich um eine typische Alien-Invasion geht, auch ein bisschen entstanden, weil das Studio ihn gedrängt hat, mach doch noch einen zweiten, unheimliche Begegnung der dritten Art. Ja, genau. Und in diesem Horrorfilm, der tendenziell so halt wirklich eine Alien-Invasion zeigte, gab es dieses eine Alien, das nett ist und das sich mit den Menschen anfreundet. Aber das war erst der Schluss des Films, ne? Also ganz am Ende sollte dann eines dieser Aliens, die diese Weltinvasion machen, sollte dann zurückbleiben und nett sein und sich mit so einem Kind anfreunden tatsächlich. Genau. Und Melissa Matheson hat gesagt, nee, das ist doch das Geile eigentlich. Ja, genau. Und hat dann tatsächlich das geschrieben. Die hat einfach die letzte Szene genommen und komplett aufgebläht innerhalb von 8 Wochen und hat gesagt, guck mal das hier, bam, ja, das willst du haben. Das ist der nette, niedliche Außerirdische. Die haben sich viel zusammengesetzt und geredet, ne? Also ganz, ganz, ganz viel über Möglichkeiten, über Szenen und was auch immer da drin stecken könnte. Und sie hat das alles aufgeschrieben und dann aber einen großen First Draft auf seinem Schreibtisch fallen lassen. Und er sagt, das ist der beste First Draft, den ich je gesehen habe. Hin und weg. Einfach die erste Fassung schon so war, dass er sofort loslegen wollte zu drehen. Ja. Yeah. Das ist schon beeindruckend, weil so ein First Draft eigentlich bedeutet, ja gut, wenn man sich den fertigen Film anguckt, hat er meistens nichts mehr mit dem First Draft zu tun, weil so viel passiert auf dem Weg dahin. Jeder hat irgendwas zu sagen und will irgendwas ändern und macht irgendwas draus noch. Aber hier scheint es ja wirklich eine krasse erste Version gewesen zu sein, an die er sich irgendwie auch gehalten hat. Ich weiß nicht gar nicht genau, wie nah die jetzt wirklich am fertigen Film ist. Es wurde nochmal ein bisschen überarbeitet. Matthew Robbins kam zum Beispiel noch dazu und hat ein bisschen was gemacht. Von dem kommt unter anderem diese Szene, in der E.T. trinkt und Elliot dann komplett in der Schule durchdreht. Dann haben die das Columbia gegeben. Ja. Spielberg war ein großer Name, der hat gerade Indiana Jones gedreht. Und Columbia hat sich das angeguckt und ist so ein typisches Ding, Hollywood-Legenden, die Storys gehen so ein bisschen auseinander. Ja. Es gibt die eine Geschichte. Und die eine Geschichte ist, Columbia hat sich das angeguckt und die Verantwortlichen haben gesagt, was für ein kitschiger Scheiß. Das wollen wir nicht machen. Nein, vor allem, weil sie ja eigentlich von ihm, war das Columbia, die das auch wollten, von ihm diese Fortsetzung von... Genau, Columbia waren die, wegen sowas gedrängt haben. Deswegen wollten die ja auch völlig, die haben ja ganz andere Sachen erwartet von ihm. Die andere Geschichte ist, dass die Starman gedreht haben in dieser Zeit. Ein Film, den Spielberg übrigens auch ganz toll findet. Mhm. Und zwar 1984 ist der dann ins Kino gekommen. Ein Film von einem außerirdischen Besucher. Mhm. Und zwar aber nicht in die Richtung Kindergeschichte, sondern in die Richtung Romantik. Mit Jeff Bridges als Außerirdischer und Karen Allen aus Indiana Jones als sein Love Interest. Sag das mir gar nichts. Sollte John Carpenter dann später inszenieren. Okay. Ich habe dunkle Erinnerungen an diesen Film. Ich habe ihn irgendwie mal gesehen, aber es ist nichts, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Aber die haben das gedreht und die haben gesagt, okay, ey, wir haben so ein Projekt, wir haben unseren E.T. Ja. Das passt einfach nicht. Das ist ein total tolles Drehbuch, total spannend, aber das ist es nicht. Und dadurch ist das ganze Ding dann zu Universal gelandet. Über Sid Sheinberg wurde das Ding dann an Universal verkauft und ist in die Produktion gegangen. Mhm. Dafür hat er als Entschädigung noch eine Version von Unheimliche Begegnungen der dritten Art. Da hat er irgendeine Special-Sache nochmal geschnitten mit vorher nicht verwendeten Szenen und so. Da war das dann als Entschädigung für Columbia, die sich darauf dann eingelassen haben, weil das auch ein billiges Ding war, weil man dann nicht extra einen kompletten neuen Film drehen musste, sondern irgendwie nochmal Geld aus dem rausschöpfen konnte, was schon existierte. Ja. Und der Wechsel von Steven Spielberg zu Universal war der Moment, in dem Spielberg von einem großen Nachwuchsregisseur zu einem der mächtigsten Menschen Hollywoods werden sollte. Krass. Um einen Namen zu nennen, ganz wichtiger Name, Kathleen Kennedy. Die war für die Produktion von E.T. verantwortlich. Ja. Kathleen Kennedy ist wahrscheinlich einer der mächtigsten Menschen in dem ganzen Hollywood-Showbusiness. Und weil sie 2012, als Lucasfilm von Walt Disney gekauft wurde, CEO wurde von dem Ding oder President. Ja. Sie ist die Produzentin, die quasi in diesem Disney-Lucasfilm-Konglomerat sagt, was gedreht wird und was gemacht wird. Und die hat die großen Blockbuster unserer Zeit produziert in dieser Rolle und davor auch schon. Und Steven Spielberg, zu dem Deal mit Universal gehörte unter anderem, dass Steven Spielberg wurde fest an Universal gebunden, dann ein bisschen später. Ja. Und zu dem Deal gehörte unter anderem, dass er für den Universal Theme Park vom Eintritt X% kriegt. was nicht keine hohe Prozentzahl, aber was bei so einem Theme Park, der echt viel besucht wird, viel ausmacht. Das sind 30 Millionen Dollar, die er im Jahr einfach so kriegt, weil Leute in den DeLorean steigen. Krass, Mann. Ja, da hast du einmal eine Sache richtig gemacht, an der richtigen Stelle gesagt, ich will irgendwie auch was vom Kuchen abhaben und dann hast du ein Leben lang ausgesorgt. Ja, und das Ding ist ja einfach, es ist aber Universal hat damit natürlich auch gewonnen. O-Ton von jemandem, der damals verantwortlich war bei Universal. Wir haben mit E.T. in dem Jahr mehr Geld gemacht, als wir mit allen anderen Filmen überhaupt insgesamt je gemacht haben. Das ist ja unglaublich. Und es ist schön, weil der Kontrast so stark ist, weil Steven Spielberg noch während der Dreharbeiten und noch kurz vor den ersten Screenings gedacht hat, naja, das wird wohl nichts. Das, also vielleicht gucken den ein paar Leute, sagen, ja, wie süß, und dann war's das. Ja. Und der hat überhaupt nicht damit gerechnet, was für ein krasses Ding das wird. Ist nie davon ausgegangen, dass der ein Hit wird. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zur Rezeption sagen. Mhm. Wenn wir in dieser Entstehung sind, müssen wir natürlich über E.T. selbst reden, über das Wesen. Oh. Und um da noch einen Namen reinzuwerfen, wir müssen aufpassen mit dem Name-Dropping. Carlo Rambaldi ist vor allem verantwortlich für den Entwurf. Der war auch schon bei Unheimliche Begegnung der dritten Art dabei. Genau. Und der hat E.T. gestaltet. Ja. Der hat mehrere Vorbilder sich genommen. Da ist auf jeden Fall ein Hund dabei und da ist Einstein dabei und noch irgendwelche anderen Leute. Ja, E.T. Spielberg hat ihm wohl Fotos gezeigt, hat gesagt, das stelle ich mir vor. Und das war Hemingway, Einstein und Carl Sandburg. Hemingway war so weit. Sehr, sehr süß. Ich glaube, was auch wichtig ist, was Spielberg am Anfang wichtig war, ist, dass E.T. nicht einfach nur süß ist. Ja, überhaupt nicht. Dass E.T. auch am Anfang einfach gruselig ist. E.T. sieht schräg aus. E.T. ist merkwürdig. Und dass eben wirklich das Ganze erst für uns an unser Herz geht, wenn wir wirklich Szenen haben, in denen wir E.T. näher kennenlernen. Sodass wir das Fremde nicht einfach so als süßes, daherkommendes, quietschiges Ding haben, sondern man muss erstmal das überwinden. Man muss sich erstmal damit auseinandersetzen, um an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich verstehe dich und ich habe irgendwie eine Verbindung, eine emotionale mit dir. Was ich ganz wichtig finde dabei ist, dass Kathleen Kennedy hat gesagt, wir haben überlegt, wie wir E.T. machen. Ja. Und ich fand es immer spannend, ihm was Pflanzliches zu geben. Aber ja. E.T. ist eigentlich ein Säugetier. Wir sehen ihn als Säugetier, aber er hat diesen Kern, der was Pflanzliches hat. Also er hebt sich ab von den Säugetieren, wie wir sie auf dieser Erde kennen. Also wenn Spielberg, also wenn ich das richtig interpretiere, dann sagt Spielberg, dass E.T. eindeutig pflanzlicher Natur ist. Ja, er atmet ja. Plant-based ist die Wortwahl. Plant-based creature. Er hat ja schon... Also und nicht männlich und nicht weiblich. Ja, genau, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja. Und Elliot liest ihn als männlich und Gertie liest ihn als weiblich. Das ist ganz toll. Das ist super. Wenn ich E.T. beschreiben müsste, wenn ich jemandem E.T. beschreiben müsste, der das Wesen nicht gesehen hat, würde ich sagen, stell dir eine Schildkröte ohne Panzer vor. Ja. Gerade auch, weil er diese Halsfunktion hat. Das ist ja so ganz krass, dieser flexible Hals, der offensichtlich seine Länge sehr flexibel einstellen kann. Ja. Und stell dir das Ganze jetzt noch in humanoider Form vor. Ja. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen mein Take, um E.T. zu beschreiben. Und stell dir Würstchen auf dem Grill vor für seine Finger. Ja, auf jeden Fall. Es war ein bisschen Irks, weil ich bin Vegetarier und das Erste, was ich denke, ist, oh, das sind Würste. Gott, Hilfe. Andere haben vielleicht Hunger bekommen. Ich bin erstmal so. Und warum funktioniert das? Warum ist man da doch relativ schnell bei dieser Figur und findet sie nicht widerlich und nicht eklig? Weil sie hat ja schon was, so dieses, genau durch diese langen Finger und durch diesen langen Hals. Sie hat ja schon sowas Kriechiges. Man könnte sich diese Figur auch gut im Horrorfilm vorstellen, total, wo sie unheimlich ist. Ich würde sagen, es sind die Augen. Mhm. Also ich würde deutlich stark machen, dass es die Augen sind, die dann später in anderen Filmen, ich denke an Wall-E. Ja. Auch, ich glaube, da kommt die Inspiration ein bisschen her. Du brauchst eine ganz bestimmte Art von süßen und neugierigen Augen. Und nicht zu menschlich, ne? Also dass es eben nicht dieses Uncanny Valley beschreitet, sondern dass es irgendwie abgehoben und niedlich genug ist. Ich glaube, also es sind auch die Bewegungen, weil die auch so oft tapsig sind, ne? Stimmt, ja. Also E.T. bewegt sich wie jemand, der mit unserer Schwerkraft nicht klarkommt. Das heißt, er stolpert auch sehr viel. Und so taps, taps, taps, taps, taps, das macht ihn weniger unheimlich und macht ihn halt auch irgendwie niedlich und auch irgendwie bemitleidenswert. Kannst du nochmal taps, taps, taps, taps, taps machen? Taps, taps, taps, taps, taps. Ihr müsstet Blur dabei sehen. Was mache ich denn dabei? Ich sehe mich nicht selbst. Du wackelst halt von einer Seite zur anderen. Okay. Und dann ist natürlich auch, wenn die Stimme dazu kommt, ne? Die Stimme ist toll. Die Stimme ist richtig geil von E.T. Ja, von Ruth, wie heißt sie? Pat Welsh. Pat Welsh, die eine ältere Frau aus Kalifornien, die 2 Schachteln Zigaretten am Tag geraucht hat. Und was, also man hört das volle Kanne. Und dann kommen noch so Katzengeräusche dazu, die sie genutzt haben, um die Stimme noch ein bisschen zu unterfüttern mit verschiedenen Sachen. Und da gab es auch eine schnarchende Ehefrau von irgendjemandem, die sie auch noch aufgenommen haben und mit reingehauen haben. Aber ich finde, dass diese Frau, Pat Welsh, das unglaublich machen. Ja. Die trifft genau den Sweet Spot zwischen, was ist das denn? Und, oh, ich will's knuddeln. Ja. Und das ist ein seltsamer Sweet Spot. Absolut. Vor allem, weil es ja eigentlich so eine Reibeisenstimme ist, ja, ne? Es ist halt eine verrauchte Jazzstimme. Man könnte sich diese Frau auch voll gut als Jazzsängerin vorstellen. Oh Gott, ja. Es ist total geil. Und das Tolle ist natürlich, dass E.T.'s Stimme in diesem Film auch so eine Genese durchmacht. Du wirst nicht konfrontiert mit dem Alien, das perfekt Englisch redet, sondern am Anfang macht er nur Geräusche und am Anfang versucht er die Welt um sich herum überhaupt erstmal zu begreifen und zu verstehen, was für eine fremde Sprache da gesprochen wird, bis er die dann nach und nach adaptiert und damit zeigt, wie intelligent er eigentlich ist. Aber sag mal, was sind das für Leute, also Außerirdische, die da auf dem Planeten landen und sich nicht mal die Mühe machen zu gucken, ja, was sprechen die da für eine Sprache, was müssen wir beachten, wie schaffen wir es, möglichst niemanden zurückzulassen, wenn wir dann wieder abhauen? Meine Theorie. Ja, oh, du hast eine Theorie. Das ist ein Forschungsschiff natürlich. Ja, natürlich. Also das ist klar, das sehen wir ja, sie sammeln ja am Anfang diese ganzen Pflanzen ein und bringen die da rein. Ja. Und die kommen von so weit her, dass sie tatsächlich nicht die Ressourcen haben, um das zu machen. Die sind auf diesem Planeten gelandet und die wissen, dass da Leben ist. Deswegen sind sie gelandet, weil sie Interessen an Proben von Leben haben. Deswegen sammeln sie die Pflanzen ein. Und dann sind sie aber, genau, und sie sind absolut friedliebende Kreaturen. Ja. Und dann sind sie überrascht von der Feindseligkeit dieses Planeten. Und sie kennen das vielleicht überhaupt gar nicht in dieser Form. Es gibt von E.T. während dieses gesamten Films kein einziger Moment, wo du dir vorstellst, dass der sich irgendwie feindselig verhalten könnte. Und ich habe das so interpretiert, dass es ein Wesen, das keine Aggression kennt. Ja, okay, verstehe. Ich habe ein kleines bisschen eine andere Interpretation. Ich dachte, dass dieses Raumschiff notgelandet ist und Fuel braucht. Ah. Und deswegen im Wald sammelt, um einfach wieder losfliegen zu können. Es gibt ja diesen riesigen Brocken Lore, der Gott sei Dank nie geklärt wird, der leider nie geklärt wird. Ja. Die waren schon mal da. Was? Die waren definitiv schon mal da. Der eine Wissenschaftler, der mit Elliot redet und sagt, er war auch bei mir. Und ich warte mein ganzes Leben drauf. Eigentlich müsste irgendwann mal ein Prequel gedreht werden, wo erzählt wird, wie dieser Wissenschaftler in den 50er Jahren als kleiner Junge auf genau ein solches Wesen trifft und sich mit diesem Wesen auch anfreundet. Okay. Die waren und offensichtlich dieser Geheimdienst, diese Behörden, was auch immer die sind, die kennen die Aliens. Die wissen, dass die existieren. Okay. Und die haben ein paar Informationen drüber, wenige, aber sie haben Interesse an diesen Aliens und offensichtlich wussten sie ja auch, dass die da landen. Ja. Nur mal, um ein Wort einzubringen. Schreck ist Schreck. Sehr nah an Schreck. Ist der Name von E.T. offenbar, wird später in einer literarischen Weiterverarbeitung von E.T. geklärt. Ist das Kanon? Und der Planet, von dem sie kommen, ist Brodo Asogians. Und ich sage dir, warum E.T. oder seine Kumpanen kommen in Star Wars vor. Ja, aber nein, weißt du, ganz Kanon. Ehrlich. Das ist Kanon. Ich weiß, dass das so ist, aber E.T. spielt mit fucking Star Wars Miniaturen, mit Star Wars Spielzeug. Das kannst du mir nicht erklären. Das ist kein Kanon. Die E.T. Außerirdischen kommen nicht in Star Wars vor. Das macht keinen Sinn. Das ist eindeutig Kanon, weil sie in der Szene in Star Wars als Rasse vorkommen. Nein. Und da kriegen sie auch einen Namen, nämlich den Heimatplaneten, den ich gerade gesagt habe. Nein. So heißen die da. Das kannst du mir nicht kaputt machen. Nein, wirklich, ich will, dass die in einem Universum sind. Und Lando Calrissian und so weiter, die Actionfiguren, mit denen er spielt, das ist alles eine Legende, die man sich unter den Menschen erzählt, die auf der wahren Begebenheit, die in Star Wars erzählt wird, kompletter Bullshit. Basiert. Er ist die Geschichte aus E.T., dem Videospiel für Atari VCS 2600 Kanon. Nicht der ganze Drumherum. Und nein, es gibt Punkte, wo ich mich weigere, das Ganze erkennen. Wirklich. Es macht keinen Sinn, dass E.T. mit dem Star Wars Spielzeug spielt, aber dass er dann Teil einer Star Wars Welt sein soll. Ich finde den Mindfuck so schön. Ich finde es halt tatsächlich spannend. Auch eine Stärke von Spielberg, dass er sehr viel auslässt. Und bei Indiana Jones macht er das auch. Ja. Dass es so diese Mysterien drumherum geben und du hast so das Gefühl, da gibt es eine größere Lore. Es gab mal einen Besuch. Sie haben irgendwas vor, wir wissen nicht was. Sie sind aber friedlebend offensichtlich. Sie haben Angst vor den Menschen. Es ist sehr viel, was man sich drumherum erzählen kann und was man sich drumherum denken und ausdenken kann. Ja. Und das macht auch ein Stück von der Freude von diesem Film aus. Auch nicht nur was die Geschichte von E.T. betrifft, sondern auch was die Geschichte von Elliot und seiner Familie betrifft. Wir kriegen so Happen zugeworfen und es setzt sich auch irgendwie so ein Bild zusammen, aber es bleibt vieles unserer Imagination überlassen, wie die Familiendynamik ist, wie die Scheidung stattgefunden hat, wie die Beziehung der Eltern jetzt ist und ähnliches. Ja. Wollen wir ein kleines bisschen, wir haben ja den Anfang schon gemacht, wollen wir da mal weitergehen, wo wir aufgehört haben? Weil ich finde natürlich auch schön, dass dieser Film auf vielen Ebenen sehr viel Einfluss hat, zum Beispiel auf Product Placement später. Oh ja. Wie Elliot mit wie heißen sie, Reese's Pieces, einfach was eigentlich M&Ms sein sollten. Und die Idioten wollten nicht. M&M haben gesagt, nee, der ist mir zu hässlich, den wollen wir nicht in unserem Kanon. Und dann hat halt Reese's Pieces den Zuschlag bekommen und die sind so skyrocketed nach. Ja. Die haben so viel mehr Geld verdient danach. Es ist unglaublich. Wir nehmen immer so Brocken von Rezeption vorweg, was ganz witzig ist, weil BMX-Räder und Dungeons and Dragons, auch. Merkt euch das. Mhm. Sie spielen Dungeons and Dragons. Ich bin so verliebt darin. Ja. Diese Szene, wenn die Kids zusammensitzen und du hast diese richtig geile Dynamik, ältere Kinder, Jugendliche, ein älteres Kind und ein ganz kleines Kind und du hast das kleine Kind ist bei dir, die noch nicht dabei, das ist, Gertie ist schon im Bett. Ja. Da. Aber du hast diese Dynamik und es ist chaotisch und sie quatschen durcheinander und es ist fantastisch und spannend und du denkst nur so, geil, ich will wieder Kind sein. Im ursprünglichen Drehbuch sollten die dann am Ende auch wieder spielen und zwar mit Henry Thomas, mit Elliot. Ja. Aber das haben sie dann weggelassen, weil das... Ja, aber wir wissen auch, dass sie das tun, weil wie Elliot natürlich und Michael im Laufe dieser Geschichte zusammenwachsen, obwohl die vorher schon ein starkes Band haben, was auch wirklich schön ist. Man sieht natürlich diese klassischen Geschwisterkonflikte. Ja, ja. Auch mit Gertie, aber man merkt, diese drei halten auch zusammen, ne? Total. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier so ein kleines bisschen, ich weiß nicht, ob das nur die 80er sind, die einfach von sich aus gesagt haben, ich lasse jetzt das vierjährige Kind einfach allein zu Hause. Oder ob das ein kleines bisschen ein Kommentar auf Vernachlässigung der Kinder ist, weil sie überfordert ist alleine. Ich weiß es aber nicht. Aber Gertie ist ja hochbegabt, ne? Das sowieso. Das stimmt. Also Elliot kaufe ich den 8-Jährigen ab, aber Gertie verhält sich so, wie sich kein 4-jähriges Kind verhält. Nein. Super krass. Ich liebe aber Gertie. Ich muss sagen, Drew Barrymore ist der Hammer total in dieser Rolle. Ich liebe diese Szene, wenn sie zu ihr sagen, und du darfst es deinen Eltern nicht sagen, du darfst es der Mutter nicht sagen, weil nur Kinder können ihn sehen. Mhm. Und Gertie wirklich so ganz trocken, give me a break. Das ist großartig. Das ist so toll. Sie haben am Set auch viel mit ihr improvisiert. Also sie hat einfach selber Zeug gesagt. Einfach so, ne? Und sie haben einfach die Kamera drauf gehalten und haben einfach geguckt, was sagt sie denn? Was können wir damit reinnehmen? Zum Beispiel den Satz, I don't like his feet. Weil sie guckt auf die Füße von E.T. und da sind außerhalb des Bildes, ohne dass wir das sehen können, irgendwelche Kabel, die aus diesen Füßen rauskommen. Yeah. Und sie ist ein bisschen irritiert davon und sagt das deswegen. Und das haben sie einfach mit reingenommen, weil es passte in dem Moment. Das ist fantastisch. Ja. Auch wunderbar diese Szene, wenn sie nach Hause kommen und auch ganz, ganz wunderbar inszeniert, wie die Mutter komplett einfach in ihrem Film drin ist, beschäftigt ist und deswegen Gertie nicht wahrnimmt und was Gertie ihr zeigen will. Mhm. Und dann Gertie die ganze Zeit, ich will dir jemanden vorstellen. Und, oh, ich glaube, du hast ihn gerade getötet. Wenn die Mutter die Kühlschranktür an die T's Kopf schlägt und er, bumm, umfällt. Ach, das ist also so schön. Ist eine tolle Szene, wirklich. Ja, aber ich weiß nicht genau, was das sagen will im Sinne der 80er oder im Sinne von heute. Ob wir da wirklich eine Geschichte vor uns haben, die so ein bisschen sagt, die Kinder haben nicht genug Guidance, weil die Mutter vielleicht zu viele Aufgaben zu erledigen hat oder weil sie es nicht schafft oder weil was auch immer. Oder ob man einfach hier ganz normal die 80er sieht, die einfach so waren, wie sie waren. Mary ist eine tolle Mutter. Mary hat 3 Kinder von ihrem Mann verlassen. Offensichtlich ist sie über diese Trennung noch nicht hinweg und sie regelt den Alltag, sie kümmert sich um ihre Kinder und sie hat offensichtlich, also man merkt ja, es gibt ja dieses eine Gespräch, wo Elliot sehr unsensibel sagt, Dad hätte mir geglaubt und sie dann fast in Tränen ausbricht und deswegen den Raum verlassen muss. Michael übrigens ganz cool als Erwachsenenersatz in dem Moment. Ja, genau. Sie hat es echt schwer gerade. Mhm. Und sie hat einen Job, sie hat Kinder und sie muss sich um alles kümmern. Sie muss das irgendwie hinkriegen und ich finde, sie macht einen Bombenjob. Ja. Also Mary ist total cool. Und Mary, klar, natürlich, ihre Kinder wachsen ein bisschen unabhängiger auf, weil sie sich auch mehr um kümmern müssen, weil sie Zeug machen müssen. Ja. Und es gibt dieses Trope, dass Mary nicht den vollen Blick hat. Die Kinder wissen mehr als die Erwachsenen. Ja, klar. Aber Mary ist eine großartige Mutter und wie sie diese Familie zusammenhält und wie sie sich um diese Familie kümmert, ist Wahnsinn. Ich finde auch, dass man das in den Szenen immer wieder sieht, wie sie miteinander agieren, wie sie sich aufeinander beziehen und so. Also die verlassen sich aufeinander. Das ist einfach zu merken. Und sie nimmt ihre Kinder halt auch wirklich ernst. So wie sie mit ihren Kindern redet und wie sie sich um die Kinder kümmert. Ja. Ich finde, dieser ganze Familienverband, es ist natürlich, man könnte sagen, die Kinder sind nicht behütet genug, die Kinder sind zu sehr auf sich allein gestellt, aber das ist eine Familie, die funktioniert und wenn ich diese Familie sehe, denke ich, es ist eine Familie, in die man sich verlieben kann, wo man sagt, es ist schön, wenn das im Haushalt so läuft. Es ist chaotisch, es ist laut, es ist hektisch, es gibt Streit und so weiter, aber wenn es um das Wesentliche geht, dann stehen sie füreinander ein. Das sieht man gerade am Bruder. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, an dem Spielberg das Ganze festmacht, dass der Bruder am Anfang seinen kleinen Bruder natürlich in der Gegend rumschickt wie sonst was. Hier, geh mal in die Einfahrt unten und hol mal die Pizza. Ja. Und der steht da und wartet auf die Pizza mit seinem Kleingeld. Und dann aber, sobald es irgendwie hart auf hart kommt, sobald es darum geht, gemeinsam irgendwas zu lösen oder sich zu beschützen im Verband, ist der große Bruder sofort da. Ja. Michael würde für Elliot durchs Feuer gehen. Er zeigt es nicht immer, man sieht es nicht immer, aber in den entscheidenden Momenten wissen wir, dass es so ist. Ja. Und es besteht auch überhaupt kein Zweifel daran, dass Elliot Michael mit einbeziehen wird. Ne? Ja, Elliot, am ersten Tag sagt Elliot zu Michael, okay, du musst mir versprechen, dass du es niemandem verrätst, aber hier, ist das Ding gerade. Ja. So sieht's aus. Ja. Und er zeigt ihm E.T. Und Michael ist auch direkt, okay, ich bin dabei. Mhm. Und dann als Gertie kommt und Gertie erstmal nicht damit klarkommt, ist Michael direkt der sagt, okay, das ist ein Problem, das lösen wir jetzt zusammen. Ja, genau. Und es ist eine wundervolle Geschichte, dass diese drei Kinder das Zentrum sind, die mit dem Alien klarkommen müssen. Ja. Und mit dem Alien das erforschen, in die Kultur versuchen einzuführen. Guck mal, das ist meine Actionfigur sowieso. Das sind Fische, Haie fressen Fische, aber Haie werden von niemandem gefressen. Und dann ist das und das ist das und das ist so. Das ist so eine süße Szene. Und wie sie alle versuchen, ein Zuhause für dieses Alien zu bauen. Ja. Ne? Ihm eine Plattform zu geben, zu sagen, hier, sei willkommen. Und wir gucken mal, wie wir jetzt dein Problem lösen. Und Elliot dann zwischendurch natürlich auffällt, dass wenn er das Problem löst, dass dann das Alien schnell wieder weg ist. Aber was soll man machen? Das Krasse ist, dass dann ja so parallel diese Geschichte läuft. Also zum einen, die Kinder machen das halt so, wie sie halt im Außerirdischen die Welt erklären. Ja. Und E.T., der anscheinend ziemlich clever ist. Wie alt ist E.T.? Also wo befindet sich E.T. in seinem Lebensstadium? Ist es ein Kind? Nein, glaube ich nicht. Gibt es so ein paar Hinweise darauf, dass das sein könnte? Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür lernt E.T. zu schnell die Sprache, interpretiert unbekannte Symbole zu schnell richtig und solche Sachen. Es ist halt der verloren geht, ne? Ich weiß auch nicht zum Beispiel, also am Anfang hat man auch so ein bisschen das Gefühl, er ist der eigentlich nicht so weit raus soll, der sich eher in der Nähe des Raumschiffs aufhalten soll. Es ist so sehr vage interpretiert, weil wir kriegen nicht genug, um das fest sicher sagen zu können. Also am Anfang, wenn er weiter rausgeht als die anderen, was er ja irgendwie tut und deswegen nicht rechtzeitig zurückkommt und auch irgendwie sein Herz da nicht aufblinkt wie bei allen anderen. Er hat es anscheinend auf stumm geschaltet oder so. Mute. Er wollte nicht gestört werden. Ich glaube, er ist durchaus ein erwachsenes Wesen. Er guckt halt auf die Welt mit den Augen eines Kindes teilweise, wie er die Stadt sieht. Aber es ist eine völlig fremde Welt. Es ist natürlich eine völlig fremde Welt. Aber würden wir das auch machen auf einem fremden Planeten? Ja, natürlich. Würden wir so reagieren? Ich weiß es nicht. Weil es ist halt auch dieses Niedliche. Ja. Wenn er vorm Fernseher sitzt und dann sieht er Tom und Jerry und macht so, wow! Aber es ist halt so, ich habe so das Gefühl, es sind so Reaktionen, die weniger nüchtern sind und mehr emotional verzaubert, halt eher das, was man von einem Kind erwarten würde. Ja. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, was du eingangs gesagt hast, dass die Spezies mit Aggressionen und so weiter nie in Kontakt gekommen ist. Dass sie das nicht kennen. Und dann wenn keine Aggressionen da sind, gibt es auch keine Action in der Form. Und Tom und Jerry sind Action. Yeah. Und das macht natürlich so, hui, was ist hier los? Also ich glaube, das könnte ein bisschen da hineinspielen. Auch seine Naivität, die ja irgendwie mitschwingt. Ja, voll. die ganze Zeit eigentlich. Ja. Aber auch er probiert halt auch Sachen aus. Aber genau, er sieht Sachen und er sieht eine Bierdose und er trinkt das Bier. Natürlich, klar. Man muss ja auch rausfinden, was da passiert. Aber würden wir das tun? Also auf einem fremden Planeten? Er ist Wissenschaftler, so er muss das machen. Genau, nee, ein Wissenschaftler würde nämlich, hätte nämlich sein kleines Kit dabei und würde dann so einen Tropfen irgendwo drauf machen und feststellen, oh, das ist giftig, das darf ich nicht zu mir nehmen. Er hat kein Kit dabei. Also er muss es in Selbstversuch machen. Alles für die Wissenschaft, alles für die Forschung. Was für eine absurde Szene. Hat die was in einem Blockbuster verloren, diese Szene? Es gibt ein paar Szenen, wo ich denke, huch, wo driftet der Film denn jetzt hier ab? Aber es ist großartig. Und ich finde es ein bisschen weird, dass er jetzt gezwungenermaßen seinen ersten Kuss hat. Er war auch, tatsächlich war Henry Thomas überhaupt nicht begeistert von dieser nein, Szene. Nein. What? Ich muss ein Mädchen küssen? Nur um die Szene einmal zu erklären. E.T. ist alleine zu Hause, geht zum Kühlschrank und denkt sich, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich will irgendwas. Guckt sich Sachen an, schmeißt sie einfach hinter sich und sagt, das will ich nicht, nimmt sich aber dann ein Bier, trinkt es und er hat offensichtlich eine Psychic Connection zu... Ja, über die wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen reden müssen. Ja, genau. Zu diesem Jungen, zu Elliot. Und so fühlt Elliot sehr eindeutig das, was E.T. da gerade fühlt. Und durch seinen besoffenen Zustand, durch das Bier, gerät halt auch Elliot in eine Art besoffenen Zustand. Der gerade in der Schule ist und einen Frosch sezieren soll. Mhm. Und ich glaube, es hat auch irgendwas mit dem zu tun, was er da im Fernsehen sieht, also was E.T. gerade im Fernsehen sieht. Will Elliot dann die ganzen Frösche befreien? Ich glaube, das ist nicht nur aus einem normalen kindlichen Bedürfnis, Dinge zu retten. Er spielt dann ja auch diese Szene aus dem, keine Ahnung, aus diesem albernen Neo-Film-Noir genau. ab. Ja, das ist ja genau diese Szene, die sie dann mit dir, mit dem Mädchen imitiert. Ja, auf jeden Fall, er ist betrunken im Unterricht und er befreit die ganzen Frösche, die gerade seziert werden sollen. Ja. Und natürlich riesiges Chaos, Panik in der Klasse und dann diese absurde Szene, in der der betrunkene Elliot sich das Mädchen greift, das er offensichtlich schon immer süß fand. Die ihn übrigens auch immer süß fand. Die ihn auch süß fand. Und das fand ich total wichtig und total schön, dass er das am Anfang auch zeigt, dass das eindeutig ist. Und dann gibt es einen kurzen Tanz und ein Ziehen und er muss sich natürlich auf jemanden draufstellen, weil in dem Alter sind Mädchen deutlich größer als Jungs. Ist wirklich so, ne? Bei meinem in der Klasse ist es jetzt so, die ganzen Mädchen sind alle 2 Meter groß und Jungs 1 Meter. So ungefähr gefühlt, wenn man die nebeneinander stehen sieht. Und dann, aber dann küssen sie sich. Mm. Und es ist eine total merkwürdige Szene, weil sie, nicht nur, weil sie so aus dem Nichts kommt, weil wir kommen eigentlich aus eher so einem magischen, spannenden Raum. Ja. Und dann haben wir diese fast schon surreale, groteske Szene und halt auch das ganze Ambiente. Du hast da Kinder und sie drehen durch und es ist auch so chaotisch inszeniert. Das eine Mädchen steht da mit den Fröschen im Haar und schreit einfach nur. Es ist eine sehr merkwürdige Szene. Aber ich glaube, es ist auch das, was man so aus Kinderperspektive dann irgendwie lustig und geil findet. Ne? Also wenn du den Film guckst als Kind, freust du dich massiv. Absolut. Und ich glaube, dass das auch als Perspektive durchgehen kann von Elliot, der schon so besoffen ist und dann dieses ganze Chaos da sieht, was vielleicht nur so 10% des Chaos ist. Du meinst, es ist gar nicht so weit drüber. Ja, vielleicht ist es so. Vielleicht ist es einfach nur, wir sehen, was Elliot fühlt in dem Moment oder sieht, was er glaubt, was da gerade passiert. Es gibt eine geschnittene Szene. Im Anschluss an diese Szene sollte es eigentlich eine Stippvisite beim Schulleiter geben. Oh. Schulleiter gespielt von Harrison Ford. Ach ja. Aber wir sehen ihn nicht, sondern er sitzt nur im Schatten, wir sehen nur seinen Rücken und er unterhält sich mit Elliot und fragt ihn, was ist da passiert und belehrt ihn. Und E.T. macht weiter sein magisches Zeug zu Hause und bringt den Stuhl von Elliot zum Schweben. Und er ist so ganz ruhig und sitzt ganz angespannt da, während der Schulleiter mit dem Rücken zu ihm sitzt. Ja. So in dieser typischen, ich bin hier der Macherhaltung und das deswegen nicht mitkriegt. Und dann landet der Stuhl genau im richtigen Moment, wenn Elliots Mutter reinkommt. Findet man auch online diese Szene? Ja. Ist ganz witzig, einfach wegen Harrison Ford, dessen Stimme zu hören ist. Aber vielleicht auch ganz gut, dass sie rausgeschnitten wurde, weil es ist eine Szene, die nicht wirklich viel zum Film beiträgt. Aber es ist süß, man kann mehrere geschnittene Szenen online finden. Ja. Es gibt ein paar süße Sachen, die nicht drin sind. Ja, aber was ist das mit dieser Verbindung von Elliot zu E.T.? Michael sagt irgendwann, Elliot denkt nicht, was E.T. denkt, sondern Elliot fühlt, was E.T. fühlt und umgekehrt. Ja. Und das ist es ja auch tatsächlich so ziemlich genau, oder? Ja, ich glaube auch. Es wird ja am Anfang so etabliert, dass die voreinander stehen, schon gleich am ersten Abend. Sie sind in seinem Kinderzimmer gelandet. Er hat ihn ja da erfolgreich reingelockt. Und dann machen die dieses Imitation Game. Ja. Also er kratzt sich an der Nase, E.T. kratzt sich an der Nase. Und er gähnt und E.T. gähnt. Und E.T. gähnt. Und ich glaube, das ist so ein Ritual, um diese Verbindung herzustellen einfach. Also jetzt einfach auf magische Weise, ohne jetzt erklären zu müssen, ja, wie genau das funktioniert. Aber ich glaube, das ist so eine Initiation der ganzen Sache. Und warum passiert das? Weil also offensichtlich ja von IT ausgehend, der diese Verknüpfung herstellt. Ja. Ich glaube, und da kommen wir später auf Theorien, was seine Krankheit oder seinen Tod oder seine Schwächerwerden betrifft. Ich glaube, dass er sich an ihn kettet, um zu überleben. Dass er sonst gar nicht in dieser fremden Umgebung leben könnte? Ja. Ja, er wirkt tatsächlich, am Anfang wirkt er ein bisschen schwächer, also als Elliot ihn herlockt. Also da bewegt er sich sehr langsam und sehr träge und nachher, wenn sie zusammen sind, ist er ja deutlich vitaler und aktiver. Ja, total. Könnte es auf jeden Fall sein. Und löst E.T. dann die Verbindung? Mhm. Also er stirbt, um Elliots Leben zu retten? Ja, genau. Ja, okay, das hätte ich auch so interpretiert. Ja. Das ist auf jeden Fall schön, weil es diesen Moment aufmacht, dass E.T. ist natürlich irgendwie eine Sehnsuchtsfigur für Elliot. Ja, ja. Und irgendwie so eine Spiegelung seiner Wünsche und seiner Bedürfnisse. Ja, und auch seiner Situation. Er ist ein bisschen Außenvorfigur in seiner Familie, fühlt er sich zumindest. Ne? Das ist so sein gefühlter Zustand, den er auch irgendwie ändern will, den er nicht gut findet. Das hört man ja auch am Anfang, wenn er nicht wirklich richtig im AD&D-Spiel dabei ist, sondern so ein bisschen außen vor steht. Und naja, E.T. genauso, ne? Der ist ja gerade außen vor und muss wieder zurück in seine Gesellschaft und Elliot will in seine Gesellschaft rein. Insofern spiegelt das natürlich volle Kanne, das Ding, und es ist vielleicht nicht nur ein dramaturgisches Ding, sondern auch etwas, wo E.T. eben die Chance sieht, eine Verbindung herzustellen. Es ist auch ganz viel das Alter, ne? Du bist in so einem Alter, wo du noch nicht wirklich jugendlich bist, aber du merkst, dass du viel von dieser kindlichen Abhängigkeit aufgibst und dir selbst ganz neue Autonomiehorizonte erkämpfst und auch selbst und teilweise auch reingezwungen wirst da rein. Dass manchmal gewinnst du Autonomie in bestimmten Gebieten, wo du sie noch gar nicht haben willst, wo du dann doch lieber an Mama und Papa hängst. Ja. Und das ist natürlich auch so diese Verlorenheit von E.T., der sich jetzt halt auch irgendwie in dieser Welt behaupten muss. Mhm. Und dann haben wir einfach diese Geschichte, dass Elliot mit E.T. oder auch an E.T. wächst und ein Stück erwachsener wird. Ja. Ja, ja. Gerade was so dieses Verantwortung übernehmen, ne? Also es ist, Elliot ist der dann auch die Pläne hat, wie er mit E.T. in den Wald kommt, wie er ihm helfen kann, nach Hause zu telefonieren, was sie brauchen, wie sie es aufbauen können und so. Also es ist jetzt nicht so, dass der Film es genug Zeit hat dafür, das auszudeklinieren, aber ich habe schon das Gefühl, dass Elliot am Anfang wesentlich inaktiver und weniger eigene Entscheidungen und weniger Verantwortung übernehmen kann, darf oder will. Ja. Und dass sich das dann entwickelt über den Film. Ja, es ist halt krass, weil es steht in dieser Konstellation E.T. und die drei Kinder, steht es nie zur Debatte, dass Elliot der ist, der hier das Ruder in der Hand hat und der sich um die Sachen kümmert. Ne? Obwohl Michael, der viel ältere Bruder ist, Elliot ist der mit E.T. in den Wald fährt und der mit E.T. das Zeug aufbaut. Obwohl Michael eigentlich wahrscheinlich vom Alter zumindest und von der Reife viel mehr dafür geeignet wäre, sowas zu machen, so riskante Sachen. Ja, ja, klar. Ich meine, der darf ja auch ein paar Sachen machen, die wichtig sind und die irgendwie auch sein Alter entsprechen, vielleicht eher als die von Elliot. Ja. So ein paar kleine Aufgaben, aber er bleibt Nebencharakter irgendwie. E.T. war sowohl Puppe von Mechatronics gesteuert, als auch Spielberg hat sich sehr darum bemüht, die Puppet Masters vom Set fernzuhalten, dass man das nicht sieht. Ne? Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen, dass die Illusion so weit wie möglich aufrecht gehalten wird. Ja, die Schauspieler ja auch ferngehalten von E.T., solange sie nicht ihre erste Begegnung mit ihm hatten. Ja. Und das Schöne ist, dass er das ja auch in chronologischer Ordnung gedreht hat, soweit es irgendwie ging. Damit die Kinder ihre eigene Entwicklung der Charaktere nachvollziehen können und auch besser spielen dann entsprechend. Aber eben auch der schöne Nebeneffekt, dass auch die erwachsenen Schauspieler E.T. erst gesehen haben in der Szene, in der sie wirklich auf E.T. treffen. Ja. Und was sowas wie den Abschied dann später natürlich umso stärker macht, wenn jetzt alle wissen, sie nehmen jetzt Abschied von diesem Ganzen. Ja. Ach Gott, das muss so devastating gewesen sein. Wenn ich mir Drew Barrymore angucke, wie sie da steht. Oh, Drew Barrymore hat einige großartige Heulszenen in diesem Film. Ach Gott. Und auch Henry Thomas macht das so gut. Diese Abschiedsszene, die tut so weh. Also nicht nur weh, sondern die ist einfach auch so dieses, der schafft es, diese Abschied von der Kindheit mit zu transportieren. Definitiv, ja. Das ist so krass. Ja. Wie macht er das? Es ist unglaublich, was Henry Thomas in diesem Film leistet. Ja. Und die, ich glaube, die absolut berechtigte Frage ist, warum ist bei Henry Thomas dann danach nicht noch viel mehr rausgekommen? Ja, total. Er ist so ein guter Schauspieler in diesem Film. Ja. Das ist eine Oscar-Performance. Total. Also ich hätte mir echt vorstellen können, dass der irgendwie also eine riesige Festivalrunde macht als Schauspieler einfach. Nicht nur, dass der Film irgendwie einen Haufen Preise bekommt, sondern dass er auch durchgereicht wird, ja, von einem Preis zum nächsten. Aber das ist auch nicht passiert, oder? Ich glaube, Henry Thomas hatte auch ein bisschen das Pech, dass es die falsche Zeit dafür war. Es war so 5 bis 10 Jahre später, mhm, war eine bessere Zeit für Kinder, also oft leider nicht für, mhm, die Kinder, aber war eine bessere Zeit für Kinderdarsteller, um einen riesigen Hype zu haben und ganz viele Filme mitzunehmen. Mhm. Kevin allein Talk Thomas. About Kevin Macaulay Culkin, genau. Und auch Drew Barrymore ist auf dieser Welle geritten, genau, nämlich Drew Barrymore war damals noch relativ jung, mhm, und die ist dann so ein bisschen später als Kinderdarstellerin ja sehr viel rumgegangen und rumgereicht worden und, ja, gehört leider auch zu den Geschichten, die nicht so positiv verknüpft sind mit ja, Kinderacting. Ich habe ihn später, also jetzt vor kurzem in der Netflix, ich glaube Netflix, nee, was war das? Ich weiß nicht, Der Untergang des Hause Usher. Eine Verfilmung davon und da hat er mitgespielt und leider, leider war er nicht gut. Ah. Es tat mir wahnsinnig leid, aber er war echt nicht gut. Er hat ja auch nicht wirklich viel gedreht, ne? Es ist so danach. Naja, so ein paar Sachen sind schon auf der Liste, so ist nicht. In Gangs of New York, das ist so das, was mir so einfällt, wo ich ihn gesehen habe, wo ich dachte, ah ja, okay, ah, das ist ja, das Gesicht erkennt man immer noch. Ja. Ja, aber er hat auch in Serien so kleine Rollen bekommen, wo er dann mal durchgereicht wurde durch NCIS und was auch immer. Aber wenn man diese Performance sieht, sollte ja, er ja, nicht ja, in jedem, nein, Film, wo man ein emotionales Kind haben will, ganz vorne mit dabei sein? Ja, ja, natürlich. Warum war der nicht in Stand By Me? Also ich meine, Stand By Me hat einen großartigen Cast, ja, aber wo war ja, Henry, genau, Thomas in diesem Film? Tja, hm. Hatte nicht der von Stand By Me eher in E.T. auch eigentlich eine Rolle, die aber dann rausgeschnitten wurde? Also auch aus dem Drehbuch schon rausgecuttet wurde, glaube ich, bevor sie es gedreht haben. Ich glaube, da war einer, ja, von denen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Leider. River Phoenix? Nee. Ach komm, ich weiß es nicht mehr, aber das kam irgendwo in der Recherche, kam das mal am Rande vor. Okay, wir waren eigentlich bei der Puppe, ne? Und zwar nicht nur Puppe, sondern, mhm, auch hier haben wir SchauspielerInnen. Und um ihre Namen zu nennen, Tamera de Dreux und, mhm, Pat Bion, die Kleinwüchsige. Ja. Und dann zusätzlich noch Matthew Demerit, ein 12-jähriger Junge, mhm, der ohne Beine geboren wurde. Der auf den Händen dann gelaufen ist und die Puppe in der Gegend rum. Ja. Was unter anderem auch sehr viel zu diesem charakteristischen Gang beigetragen, mhm, hat, ne? Dass da jemand sich mit seinen Armen und Händen bewegt hat und nicht mit, ja, seinen Beinen. Ja. Genau, ja, und es war, was halt auch so aus der damaligen Zeit, was ich wirklich mag an Special Effects aus den 80ern und frühen 90ern, mhm, dass es diese gesunde Mischung ist mit verschiedenen Sachen. Auch wenn CGI dann später dazu kommt in den 90ern, mhm, ja, ja, dass trotzdem bei Jurassic Park zum Beispiel noch viel auf Mechatronics, ja, gesetzt wird, auf Kostüme, genau, und so, ja, ja, weil wir haben das so oft im fantastischen Kino, dass so auf ein Pferd gesetzt wird. Mm. Und in den 70ern ist es ganz oft halt, wir haben wirklich einfach nur diese Stop-Motion-Dinger, wenn irgendwelche Monster gezeigt werden. Ja. Die Mischung macht's einfach. Ja, ja, natürlich. Ich muss wieder aus der Welt des Zauberns einmal was rausholen. Wenn du einen Zaubertrick hast, wo es eine eindeutige Erklärung fürs Publikum gibt, dann mach den Trick 3-mal. Fürs Publikum so, dass es so aussieht, als wäre es der gleiche Trick, aber verwendet 3 verschiedene Techniken, mhm, damit der Zuschauer bei jedem Mal gucken seine Theorie überprüfen kann und dann jedes Mal feststellt, nee, so wie ich es vorher, Moment, gedacht habe, so ging es jetzt aber nicht. Ja, sehr schön. Und das ist, glaube ich, genauso bei so Puppenspiel und Zeug, Mechatronics, Animatronics zu benutzen und dann jemanden noch einen Handschuh anzuziehen mit den Fingern, ja, die sich wirklich sehr fluide und sehr menschlich bewegen können dadurch, weil du einfach einen Handschuh anhast. Ja, also in den richtigen Momenten ist das Richtige eingesetzt. Und auch hier wieder, es hat viel ausgemacht, dass ich den Film auf VHS gesehen habe, weil, ja, es ist natürlich, was wir heute sehen, ist ein bisschen anders als, mhm, das, was wir damals gesehen haben. Ja. Es hat viel ausgemacht, dass E.T. in der Ursprungsvariante sehr auf dem Schatten ist, im Halbdunkel. Das, ja, Bild ist so ein bisschen kriselig. Ja. Hat aber auch viel zur Atmosphäre beigetragen. Das ist ja ähnlich wie bei Alien. Das ist gut, dass, ja, das, die Dunkelheit, ja, ja, tut gut. Ja. Aber dann wiederum auch, es ist nicht das erste Mal, dass ich die digital überarbeitete Version gesehen habe. Mhm. Die jetzt, was halt auf Amazon Prime hast du es wahrscheinlich, nee, warte mal, wo habe ich es geguckt? Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wo ich es gesehen habe. Ich glaube, ich habe es auf Prime geguckt. Ich habe nichts dafür bezahlen müssen. Naja, egal. Auf jeden Fall, es gehört zu den Filmen, wo ich es gut finde. Wo ich finde, dass die digitale Nachbearbeitung. Ja. Und Gott sei Dank hat Spielberg zum Beispiel sowas wieder korrigiert mit den Funkgeräten. Ja, ja, sind ja. Wieder Waffen. Genau, es die Polizisten wieder dürfen wieder auf die Kinder schießen. Halleluja. Meinungsfreiheit! Er hat gesagt, nachdem er das einmal, er hat ja für das Special 2004, glaube ich, hat er eine neue Version rausgebracht, ne? Alle müssen nochmal Geld am Mann verdienen und hatte da eben einfach ein bisschen was verändert am Film. Unter anderem, dass die Polizisten, die da eigentlich im Weg stehen und die aufhalten wollen und dann fliegen die halt mit den Fahrrädern los, haben die eigentlich Waffen in der Hand. Und dann hat er die 2004 einfach durch Walkie-Talkies ersetzt, weil er gedacht hat, ah, ich will, find's irgendwie doof, dass die da mit Waffen stehen und auf die Kinder zielen. Und 2011 hat das Ganze wieder rückgängig gemacht, weil er einfach gesagt hat, das Ding ist aus der Zeit. Man soll nicht daran rumfuschen. Es ist einfach ein Dokument dessen, wie es damals war. Aber weißt du was, um jetzt allen Filmgourmets ans Bein zu pinkeln, ich find's nicht schlimm, dass er das gemacht hat. Es ist so unwesentlich in dieser Szene. Und ich bin jemand, der sich gerne drüber aufregt, wenn, ich finde die Star Wars Special Editions ganz furchtbar und ich finde dieses, dass George Lucas nachträglich per CGI noch ganz viele Kreaturen in den Vorder- und Hintergrund gemacht hat, finde ich komplett daneben und finde ich, macht ganz viel vor der Atmosphäre kaputt. Ich finde es in dem Fall, finde ich es nicht so schlimm. Das ist einfach unwesentlich und es stört den Genuss des Films nicht. Man guckt halt drauf, weil man es weiß. Ja, ne? Gut. Ich gucke die Szene und weiß jetzt auch, gleich kommt die Szene mit den Waffen und ich habe vorher mich nicht informiert, was ich für eine Version gucke. Ja, ja, ja. Und dann dachte ich so, mal sehen, was sie jetzt in der Hand haben. Ja. Und sie hatten Waffen in der Hand. Sie hatten Waffen in der Hand. Ich habe die Version geguckt, die aktuellste. Aber es ist ja auch so, es ist viel mit CGI gemacht. Es ist ein kristallklares Bild. Hm. Du kannst E.T. viel mehr erkennen als vorher. Ja. Es funktioniert. Es ist ein Film, der, finde ich, ganz gut. Das ist auch ein bisschen verwunderlich, weil ja eigentlich in der Zeit, man macht ja nur das, was dir nötig erscheint. Wenn du ein Bild gewohnt bist, das so grisselig ist oder das eine bestimmte Art von Kontraste darstellt, dann machst du dir nicht die Mühe mit den Details. Ja. Also wenn du jetzt so ganz, ganz alte Filme remastered siehst, die sehen alle aus wie aus einer Telenovela. Es ist total schrecklich. Es ist ganz furchtbar. Aber hier, dieses Alien, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, funktioniert immer noch ganz genauso gut. Und ich finde es so toll. Und das Krasse ist, es funktioniert in Licht genauso gut wie in Dunkel. Ja, ja, ja, genau. Es ist, du kannst ihn voll sehen und das macht nicht die Immersion kaputt. Du bist immer drin und du bist immer bei ihm. Macht es besser als Alien. Ich finde, bei Alien gibt es Szenen, wo das im Licht zu sehen ist und man denkt, Kostüm. Ja, genau. Es ist besser als bei Alien. Also ich bin mit Alien mit Sicherheit nicht so kritisch wie du, aber es ist besser als bei Alien auf jeden Fall. Wenn wir schon in diesem Komplex sind, CGI, nicht CGI, Special Effects. Ja. Es gibt, wir haben zwei große Stunt-Szenen. Zum einen, wenn Elliot mit E.T. zum ersten Mal mit dem Rad unterwegs ist und am Mond vorbeifliegt und dann nachher die Fahrradjagd von den Kids, wie sie vor der Polizei fliehen. Sind das nicht die geilsten Fahrradszenen der Filmgeschichte? Naja, die Fahrräder weiter treten zu wollen, ist ein bisschen sinnlos, aber aber ansonsten, du fliegst ja schon in der Luft, du brauchst ja nicht mehr treten. Es sei denn, die Physik ist irgendwie so, aber woher wissen die das? Ja, das ist so, genau. Und ich glaube auch, also der eine sagt ja wenigstens, sagt mir, wenn es vorbei ist, und hält sich die Augen zu. Aber ansonsten hast du das Gefühl, die sitzen da viel zu sicher drauf, dafür, dass die gerade von einem Alien durch die Luft manövriert werden auf dem Fahrrad. Vielleicht ist auch E.T. gut genug, die so fest zu tackern auf diesem Rad, dass sie sowieso nicht runterfallen können. Oh mein Gott, das ist total schrecklich. Stell dir mal vor, du bist auf dem Rad, fliegst nach oben, hast eine Höllenangst und dann stellst du fest, dass dein Körper sich nicht bewegen kann. Nur zu deinem Schutz. Das war nicht E.T. Das war eine Mischung aus E.T. und Yoda, oder? Dieses großartige, ikonische Bild, Elliot, der vom Mond vorbeifliegt. Ja, es ist natürlich toll. Es ist das Titelbild von Amblin Pictures, von der Steven Spielberg Film Company geworden. Ja. Und es ist immer noch eine voll magische Szene. Natürlich. Ich liebe das so. Es ist natürlich zu sehen jetzt mehr, was da passiert und dass das irgendwie die Bilder nicht 100% zusammenpassen und so. Aber was ich immer sage, du musst die Szene ja mir verkaufen und nicht 100% Realismus auf die Leinwand bringen, sondern ich muss in dem Moment in der Situation sein und emotional mitgehen können. Und das geht voll. Absolut. Großer Anteil John Williams. Oh ja. Also New Musik, so dieses vom spannenden, düsteren zum dramatischen und dann, er fliegt vom Mond vorbei und dann haben wir diese Musik und jetzt ist alles Magie und jetzt ist alles Zauber. John Williams macht hier einen Höllenjob auf jeden Wahnsinn. Fall. Also wahrscheinlich neben Star Wars das Beste, was er je gemacht hat. Kann sein, weiß ich nicht genau. Aber oh Gott, er hat so viel gemacht, so der Mann. Er hat so viel gemacht, deswegen, ich würde mir nie anmaßen, sagen zu können, was das Beste von John Williams ist. Es ist ein Oscar-prämierter John Williams, der davor für Der Weiße Hai 1975 einen Oscar gekriegt hat und für Star Wars 1977. Mhm. Aber John Williams, der damals schon alle Filme gemacht hat, die in Hollywood produziert wurden. Also Indiana Jones natürlich, Superman. Ja, er hat einfach... Und er macht hier echt einen fantastischen Score. Mhm. Ja, aber die Fahrradszene. Ist es nicht eine geile Fahrradszene? Natürlich ist es die großartigste Fahrradszene überhaupt. Aber der ganze Film hat Fahrradszenen, die irgendwie krass sind. Ja. Und dann sind da ein Haufen Stuntmen auf manchmal Fahrrädern. Manchmal sind die ein bisschen älter als die Teenager, die von ihm gespielt, die sie spielen sollen. Und man denkt oft, oh, sie ziehen sich jetzt die Kapuze über, damit man nicht sieht, wer eigentlich drunter ist. So obvious, ne? Leute, zieht eure Stuntman-Kapuzen an. Ja. Es ist toll. Aber sie lassen sich's nicht nehmen. Den man ja immer an seinem roten Hoodie da irgendwie erkennen kann, immer wieder ein bisschen schlechter fahren zu lassen als die anderen. Yeah. Der geht immer wieder mit dem Fuß runter und stützt sich so ein bisschen ab und bremst so ein bisschen mit dem Fuß und so. Nice, ja. Das finde ich interessant. Das ist schön, dass sie das machen. Dass auch dieses kleine Detail einfach mit durchziehen. Ich weiß nicht, ob es Henry Thomas war oder Robert McNaughton, der den Michael gespielt hat. Einer von beiden hat gesagt, diese Szene fand er echt doof. Also nicht, wo sie Stuntman waren, sondern wo sie auch mal wirklich auf dem Fahrrad waren. Ja. Weil er hat ja E.T. in diesem Korb. Ja. Und es hat total viel für sie, für die Immersion kaputt gemacht, weil der E.T. in diesem Korb, der transportiert wird, das war halt wirklich ein sehr reduziertes Modell, in eine Decke eingewickelt. Ja. Und dann meinte er, und dann habe ich das gesehen und dachte nur so, oh nein, das echt jetzt? Mm. Hättet ihr euch nicht ein bisschen mehr Mühe geben können für diese Szene? Oh nein. Es muss wohl für den Schauspieler ziemlich hart gewesen sein, E.T. in dem Zustand zu sehen. Ach, schade. Oh. Also für einen Film funktioniert es wunderbar. Ja, im Film funktioniert es absolut, aber ich frage mich nicht, wie der ganze Körper in den Korb passt. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell rauskommen. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Es ist so geil, diese Teenager, ne? Die auch so alle so ein bisschen Gangster sind. Großartig. So ein bisschen Gangster. Ja, sofort Gangster. Es ist einfach diese Stranger Things Teenager. Ja, genau. Und das ist total cool, die dann zu sehen, wie sie sich auch gegen die Behörden auflehnen. Ja, genau. Oh, es ist nicht großartig, wenn diese Krankenwagen-Szene, wenn Michael den Krankenwagen fährt und dann hängt dieser Schlauch hinten dran. Ach und Gott, Ian macht den Schlauch nach und nach ab. Und die richtig Erwachsenen Badass. So. Ja, auf also jeden richtiger Fall. Richtiger Badass-Move, den du machen darfst, dann noch den letzten Zapfen da rauszuziehen und ihm noch hinzuschmeißen, diesem Typen, der da hinterher rennt. Und die ganzen vertrottelten Erwachsenen. Nein, tu's nicht, Hilfe, bitte. Oh, schön. Aber dann kommen wir ja jetzt schon wieder zu dieser... Oh. Also, E.T. wird das erste Mal entdeckt von der Mutter. In einem Zustand... Alter, ich war so fertig mit den Nerven. Das hat mich als Kind richtig, richtig, richtig fertig gemacht. Nicht nur die Sterbeszene, sondern dieser Moment, wenn E.T. so ganz blass ist und da am Wasser liegt und ihn nach Hause bringt. Wir sehen schon, es riecht alles nach Tod. Ja. Es ist einfach total krass, wie E.T. aussieht. Und wenn ich den als Eltern so sehen würde, würde ich auch sagen, Kinder, geht da weg. Ja, absolut, natürlich. Das ist super krass. Ich war so fertig mit den Nerven, weil er wirklich so richtig dann noch den Arm hebt. Oh, hilf mir. Weißt du, so richtig hart. Ja. Meine Güte. Und dann, es wird auch wirklich zu Horror dann, ne? Weil dann kommen die Behörden und plötzlich haben die Taschenlampen und die brechen in das Haus ein. Also wie die da reinkommen. Weil das erste Bild, was du siehst, die Tür geht auf und jemand macht... Und du hast irgendjemanden mit einem Spacesuit, der da reinkommt und du denkst dir, was ist jetzt los? Und dann kommen die durchs Fenster... Was? Was? Es ist einfach nur Home Invasion Horror in dem Moment. Und es ist natürlich auch die Perspektive. Ich stelle mir dann vor, wie Elliot als Erwachsener reflektiert und das erzählt, was er sich erinnert, wie die Situation war als Kind. Und dann sind die da gekommen in Spacesuits. Das waren natürlich keine Spacesuits, das waren irgendwelche weißen Anzüge, wie halt Wissenschaftler. Quarantäneanzüge. Genau, Quarantäneanzüge. Und dann. Und es macht total Sinn, dass sie die tragen. Ne? Absolut, absolut. Aber dieser Spacesuit ist natürlich die also das, was er sich erinnert, ne? Ja. Yeah. Und dann sind die durch das Fenster gekommen und was, das, diese kindliche Erinnerung. Und ich finde es großartig, dass er das macht, aber es ist schon bold. Ja. Es ist krass, es ist unheimlich. Total. Und es ist halt auch diese Kombination, weil dann wirklich alles zusammenbricht, ne? Wir haben E.T. sterbend, wir haben diese ganzen Erwachsenen und keiner von den Kindern weiß, was die wollen. Da haben die gute Intentionen, wahrscheinlich haben die böse Intentionen. Das sind erstmal, ist eine Bedrohung, sowohl für sie als auch für E.T. Ja. Und dann haben wir diesen Moment, wie Elliot auf dem Bett liegt, E.T. auf dem Bett liegt, wir haben einfach diese krasse Sterbeszene. Mhm. Wahnsinn. Und es ist richtig hart, auch nochmal die Pflanze, die referiert wird, die eingeht und alle sind mit den Nerven fertig. Alter, ist das eine emotionale Szene. Spielberg hat das auch drauf, das mit der Pflanze ist ja so ein Ding, dir ein Stand-in für was anderes zu zeigen. Das einmal zu etablieren. Gertie holt diese tote Pflanze einmal mit rüber zu Elliot ins Zimmer, also damit eigentlich zu E.T. und dann kann E.T. die wieder zum Leben erwecken. Und seitdem steht das für E.T.s Lebenskraft quasi. Und das ist einfach eine tolle Metapher, die er einfach aufbaut, die er uns einfach gibt im Laufe des Films. Wir nicht weiter drüber nachdenken und später ist der Payoff so stark. Es ist wirklich gut. Ja. Es ist diese Kombination einfach, ne? Du hast die Reaktion von den Figuren auf das Sterben. Du hast das Sterben selbst, du hast auch die Bedrohung für Elliot, weil du auch lange nicht weißt, wie ist diese Verbindung von ihm mit E.T., weil er liegt er stirbt auch gerade, er ist krank. Ja. Und dann drumherum den Staat als Bedrohung, der einfach da ist und der einfach so eine übermächtige Entität ist, die du überhaupt nicht einschätzen kannst. Ich hab's jetzt als Kind nicht gesehen, aber hast du als Kind verstanden, dass dieser Wissenschaftler eigentlich gar nicht der Böse ist, sondern sagt, wir wollen einfach dieses Viech retten und wir wollen rausfinden, was damit ist, aber auch gerne dann wieder davon schicken, damit das überlebt. Also er ist sozusagen ja sowieso gar nicht der Böse oder so. Ich habe das als Kind, glaube ich, nicht so wahrgenommen, weil ich aus der Perspektive von Elliot wahrgenommen habe. Ja. Aber es gibt ja dieses, ich finde, das ist so eine tolle, wichtige Szene, dieses Gespräch von Elliot mit diesem Wissenschaftler. Ja, genau. Und wo der Wissenschaftler dann ja auch sagt, er war bei mir auch. Ja. Ich kenne dieses Wesen oder einen seiner Art und ich habe so lange darauf gewartet und wo wir denken, wow, jetzt ist da ein riesiger Geschichtshorizont, der sich auftut. Und genau, aber sie bleiben halt doch eine abstrakte Bedrohung, selbst wenn wir sagen, er ist nicht der Böse. Wir wissen, das sind Erwachsene und wir wissen, die wollen E.T. anders helfen als die Kinder. Die haben eine andere Vorstellung davon, was es heißt, E.T. zu helfen und die haben auch eine andere Vorstellung davon, was es heißt, herauszufinden, um wen es sich handelt, um was für Aliens es sich handelt. Ja, weiß ich, also das Gespräch klang mir schon so, dass sie ihn jetzt nicht sezieren würden oder so. Nee, dieser Typ nicht, aber dieser Typ ist ja auch nur einer von sehr vielen, die da sind. Ja, aber in diesem Film ist er jetzt dadurch, dass kein anderer zu Wort kommt, der Stand-in für das, was der Staat damit machen will. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich bleib da eher in der kindlichen Perspektive. Ich will jetzt nicht meinen Erfahrungshorizont mit der Menschheit mit rein projizieren. Ja. Aber der ist ja irgendwie da. Du weißt ja, wie Behörden, du weißt es nicht, aber man kann sich vorstellen, wie Behörden, wie Menschen in Behörden auf einen Alien-Besuch reagieren. Und zwar sehr unterschiedlich. Und da ist alles dabei, das ganze Spektrum von wie dieser Typ ist, bis hin zu lass die uns abballern und aufschneiden. Oh Gott. Oh mein Gott, schau mal, es bewegt sich. Schieß drauf! Ein Fremder. Und ich möchte meine Waffe behalten können, damit ich mein Recht auf Waffen. Egal. I come in peace, wrong planet, motherfucker. Oh, fuck. Oh, du hast das Ganze ziemlich düster jetzt gebracht. Ich wollte nicht, dass es so eine düstere Episode wird. Das ist ein Weihnachtsfilm. Das passt nicht zu Weihnachten, das stimmt. auf jeden Fall. Großartige, tolle emotionale Szene. Ja. Steven Spielberg, du scheiß Manipulator. Mhm. Ich liebe es trotzdem, von dir manipuliert zu werden. Und Elliot schafft es wirklich, so Sätze zu sagen, die ich gerade nicht wiedergeben kann, die so tiefgreifend sind auch und auch ein Gefühl für Entwicklung einfach mit sich bringen. Und diese Trauer einfach ihn durch etwas durchbringt, was auch zum Erwachsensein dazu gehört, da inszeniert das wahnsinnig gut. Absolut. Und gibt ihm die besten Worte in den Mund. Das ist super. Ja, Total. Du bist einfach dran und du, genauso wie bei den spannenden und bei den lustigen Momenten, du hast halt immer das Gefühl, dass das Thema ernst genommen wird und auch die Perspektive der Kinder auf die, auf das Geschehen ernst genommen wird. Ja. Was ist das mit dem Wiederbeleben des Aliens? Also E.T. ist ja plötzlich wieder da und nachdem, direkt nachdem Elliot gesagt hat, I love you. Ist E.T. Jesus? Also wieder auferstanden, ja. Ja, meine Interpretation ist ganz banal. Die verstehen das Wesen nicht 100%, denken, es wäre tot, aber er ist nicht tot. Na, meine Interpretation, und das ist ja eigentlich, ich dachte immer, das wäre relativ klar, da seine Brust leuchtet auf. Und das haben wir am Anfang des Films gesehen. Die haben sich ja gegenseitig Zeichen gesendet damit. Und das bedeutet, dass die Aliens wieder nah genug sind, um ihm Energie zu schicken, damit er wieder... Du meinst, ja. Ja, genau, macht ja Sinn. Also wir wissen ja irgendwie genau, es geht jetzt nach Hause. Das sagt er dann ja auch gleich, wenn er aufsteht. Ich weigere mich, die Interpretation zu akzeptieren, dass dieses Ich liebe dich oder die Tränen von Elliot ihn zum Leben erweckt haben. Ich eben auch. Aber es ist schon so, dass er das so inszeniert, dass man das sofort erstmal denkt. Weil ich habe als erstes aufgeschrieben, oh ja, natürlich, die Liebe. Die Liebe. absolut. Und natürlich auch mit diesem typischen Spin, den die Regisseure der damaligen Zeitalter auch hatten, dass sie sich an klassischen Märchen orientieren. Ja. Und sowas finden wir bei Star Wars auch. Bei Star Wars gibt es auch diesen Moment, wo du denkst, ah, Liebe, also das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Er macht es meiner Meinung nach ambivalent genug, dass ich sagen kann, ja, und es gibt genug andere Erklärungen. Ja, aber natürlich bleibt es auf so einer abstrakt-metaphorischen Ebene bleibt stehen. Ja, das ist ein wichtiges Moment davon. Das ist das, was er auch als Botschaft mit unterschiebt. Ja. Vielleicht stärker unterschiebt als die eigentliche Erklärung mit der Proximity, also mit dem, dass die Aliens wieder auf da jeden sind. Fall. Offensichtlich braucht E.T. irgendeine Form von Verbindung zu einem anderen Lebewesen. Ja. Ob es jetzt Elliot war, mit dem er verbunden war und diese Verbindung getrennt hat, damit er nicht stirbt, oder eben seine Homies. Und das ist ja ein Part von diesem Post-New Hollywood, dass eben diese Fantasy- und Märchentropes, so kitschig sie auch sein mögen, in jeden Film reingezogen werden. Die findest du in Indiana Jones, die findest du in Horrorfilmen, die findest du in Fantasyfilmen. Ja, wir wissen, was MärchenerzählerInnen seit Jahrhunderten machen. Wir machen das jetzt auch wieder. Natürlich. Schluss mit den dreckigen Straßen von New York, wo irgendjemand Präsidenten und Zuhälter erschießen will. Ja. Jetzt feiern wir unser narratives Erbe. Ja. Ja, ich glaube, wir bewegen uns so in die letzte nochmal emotionale Szene. Wir haben die Verfolgungsjagd, die Fahrradszene haben wir schon angesprochen und dann gibt es halt auch die mindestens genauso emotionale Verabschiedung von E.T. von allen. I'll be right here. Der winzige Moment, in dem der Film so ein bisschen überspannt. Aber naja, ich finde, er überspannt nicht, gerade so nicht, weil sein Finger nicht auf sein Herz zeigt, sondern auf seinen Kopf. Oh. Und das finde ich einen wesentlichen Unterschied. Okay, ja, stimmt. Ich mag ja das, wenn er zu Gertie Be Good sagt. Und wir alle wissen, dass Drew Barrymore sich nicht dran gehalten hat. Nein. Aber Drew Barrymore kann man nichts vorwerfen, was das betrifft. Die einfach Hollywood, also die Überdosis Hollywood bekommen und es tut einem so weh sie und so leid. Sie hat durchgespielt. Ja. Aber sie ist gehört zu denen, die daraus gestärkt hervorgegangen sind. Ja, sie hat es irgendwie geschafft. Ich finde sie immer noch seltsam, muss ich sagen. Findest du sie seltsam? Ja, wenn ich mir die Show anschaue, die sie gerade so, die Drew Barrymore Show, sie ist als Person, weiß ich nicht, ob ich sie nicht so anstrengend finde. Ich kenne sie gar nicht, ich weiß gar nicht, wie sie so in der medialen Öffentlichkeit sich bewegt. Ich habe jetzt ein paar Snippets gesehen, wo sie halt über E.T. spricht und fand sie da immer ganz niedlich. Ja. Und als Schauspielerin ist sie halt so okay. Ja, also sie hat eine Show, eine eigene, so eine Art Late-Night-Show und so ein bisschen esoterisch vielleicht, arg angehaucht und eine Art, die so ein bisschen drüber ist, die ich ein bisschen weird und seltsam finde. Okay. Aber was soll's, egal, jeder darf sein, wie er will. Ja, was soll's. Denn wenn uns E.T. etwas gelehrt hat, dann dass jeder so sein soll, wie er will und dass man mit sowas verdammt viel Geld machen kann. Die haben 10 Millionen ausgegeben, nur 10,4, glaube ich. Und was haben sie eingespielt? Also, der hat erstes Wochenende 11 Millionen. Number one, Box Office ist ja irgendwie klar. Box Office oben für 6 Wochen. Mhm. Und hat dann danach immer noch zwischen der ersten und zweiten Position hin und her wankt, um dann nach einem halben Jahr nach Veröffentlichung nochmal ganz nach oben zu schießen, weil alle an Weihnachten ins Kino gegangen sind. Es ist so krass, als du gesagt hast, halbes Jahr, habe ich gedacht, ja, jetzt geht's so langsam zu Ende. Und dann fiel mir ein, nein, das Ding war fucking ein Jahr im Kino. Ein ganzes Jahr. Und der schon so abgeräumt. Das beste zweite Filmwochenende aller Zeiten. Und in seiner vierten Woche das highest grossing weekend of all time. Und er hat alle geschlagen. Es musste erst Kevin allein zu Hause kommen, um irgendwie das so ein bisschen einzuholen. Ja. Und dann läuft das Ding aber noch weiter und weiter. Ja. Krass. Genau, er wurde 1983. In seinem zweiten Jahr hat er es dann halt auch geschafft, Star Wars zu überholen, um zum erfolgreichsten Film aller Zeiten zu werden. Am Ende seines Laufzyklus, kann man ja schon sagen, hatte er 359 Millionen Dollar in Amerika und Kanada und 619 Millionen Dollar weltweit eingenommen. Da sitzt Steven Spielberg sitzt zu Hause und lacht manisch, oder? Er hat zu dieser Zeit 500.000 Dollar am Tag gemacht durch seinen Anteil. Oh Gott. Und ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld machen wollen würde. Und das ist ja nur der Film. Das Ganze, es war eine riesige Halbmaschinerie. Du hast schon gesagt, die Süßigkeiten. M&M wird sich so in den Arsch getreten haben. Ja. BMX-Fahrräder. Ja. Niemand hat Merchandising, Product Placement in diesem Film gemacht. BMX-Fahrräder. Jeder wollte BMX-Fahrräder fahren. Ich wollte als Kind unbedingt ein BMX-Fahrrad haben. Wegen E.T.? Wahrscheinlich wegen E.T. Ich habe es ja nicht gesehen, aber wahrscheinlich einfach durch diesen kulturellen Impact, den das hatte. Total krass. Und natürlich auch, das war unabsichtliches Merchandising, aber absichtliches Merchandising. E.T. gehört zu den ersten großen Merchandising-Hit, neben Star Wars natürlich. Ja. Die E.T.-Puppen haben sich wie blöde verkauft. Das war das am besten verkaufte Spielzeug in dieser Weihnachtssaison. Die haben es aber auch überall raufgeklatscht. Also die haben ja auch Tassen und alle im Stifte und alles Mögliche damit gemacht. Es gab so viel. Und dann natürlich ganz wichtig, das Videospiel. 1982. Wir müssen darüber reden, dass sie ein riesiges Loch gebuddelt haben, um da ganz, ganz, ganz, ganz viele vorproduzierte Spiele reinzuschütten und dann nochmal Zement drüber zu machen, um die Sache abzuschließen, möglichst effektiv, weil das Spiel völlig unspielbar war und keiner wollte es mehr haben am Ende. Zur Ehrenrettung. E.T. war ein Symptom einer Zeit, in der Videospiele komplett, die Videospielindustrie war damals schon im Arsch. Okay. Und die haben damals ganz viele schlechte Spiele ganz schnell gemacht. Das war hier auch der Fall, ne? Also der Film kam 1982 raus und die Produzenten von dem Spiel haben gesagt, wir brauchen ganz schnell ein Spiel dafür und haben dann einsamen Programmierer losgeschickt und haben gesagt, mach mal schnell was. Der hatte viel zu wenig Zeit dafür. Ja. Und das haben die damals ganz viel gemacht. Es gibt schreckliche Spiele in der damaligen Zeit, gerade für die Atari-Konsole. E.T. ist nicht das schlechteste Spiel. E.T. hat in der Zeit den Ruf gewonnen, das schlechteste Spiel aller Zeiten zu sein. Ja. Es ist kein schlechtes Spiel. Was? Es ist kein schlechtes Spiel für seine Zeit. Das ist doch völlig unspielbar. Du kommst doch nicht voran. Doch. Also das, was ich darüber gehört habe, war schrecklich. Also ich habe deutlich schlimmere Spiele gespielt. Es gibt von diesem Spiel, das muss man dazu sagen, gibt es auch einen Release, irgendwann einen Fan-Release aus den 2010ern oder so, wo jemand einmal gesagt hat, ich korrigiere das jetzt und so die gröbsten Fehler verbessert hat. In dieser Form ist das Spiel sogar okay. Wirklich? Ja, du kommst also von unspielbar zu. Nein, es war auch damals nicht. Und ich habe viel schlechtere Spiele auf dem Atari gespielt damals. Aber ja, das Ding ist, die haben riesige Mengen von diesem Spiel produziert. Das Spiel war erfolgreich, aber sie haben zu viel produziert. Das Spiel hat sich schon ganz gut verkauft, aber sie hatten so eine Erwartungshaltung, die sich überhaupt nicht mit der Realität gedeckt hat. Und dann saßen die auf diesen Spielen und wussten nicht, was sie damit machen sollen. Und was haben sie gemacht? Sie haben es in der Wüste vergraben. Es galt lange als Gerücht. Es ist tatsächlich passiert. Es gibt diese Spiele, die auf einer Müllkippe irgendwo in Mexiko vergraben wurden, weil sie nicht losgeworden sind. Es gab Leute, die losgezogen sind und das einfach wieder aufgebuddelt haben, um zu gucken, ob das wirklich stimmt. Und es stimmte. Ja. Und das war ein riesiger, also eine Geschichte für sich. Das ist die ganze Videospielindustrie zusammengebrochen und E.T. gilt so. Das Videospiel gilt als der Auslöser, das ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Begleiterscheinung von diesem Zusammenbruch und auch mitverantwortlich, aber nicht allein verantwortlich. Okay. Der Film wiederum wurde 1985 nochmal released. Mhm. Und hat nochmal 60 Millionen eingespielt. Ja, natürlich. What? Warum nicht? Ist dann, war dann plötzlich und dann 2002 nochmal released und nochmal über 60 Millionen. Ja, man kann ja auch einfach, wenn man das Geld riecht, kann man ja auch nicht aufhören, das neu zu releasen, oder? Also ich meine, man muss doch dann jede Gelegenheit nutzen, welche Anniversary auch immer es ist, einfach nochmal raushauen. Und das so Universal, Thumbs up für euch. Sie haben das Ding natürlich dann auch 88 als VHS und Laserdisc veröffentlicht. Mhm. Deutlich günstiger als alles, was es sonst auf Video in der damaligen Zeit gab. Der hat $25 gekostet. Mhm. Das hat kein Mensch gemacht mit großen Filmen damals. Die haben in der Regel das Doppelte oder Dreifache gekostet. Oh, okay. Das war richtig günstig für so einen Filmrelease. Ja. Und das war also erstmal ein cooler Move, aber natürlich auch wieder ein Move, der sich gelohnt hat. Ja. Das Ding ist 15 Millionen in Amerika. Der hat 250 Millionen Dollar in verkauften Videos gekriegt und dann natürlich Verleih. Mhm. Und das war die goldene Zeit für den Verleih. Der war erfolgreicher als Cinderella von Disney. Was? Krass. Und das ist total krass in der damaligen Zeit. Es war ein riesen Erfolg. 2002 wurde er nochmal veröffentlicht, habe ich schon gesagt. Ja, genau. Es hat bis 1993 gedauert, bis ein Film, und zwar natürlich auch Steven Spielberg, überhaupt irgendwie mal an E.T. rangekommen ist. Jurassic Park, 1993. Hm. Der hat tatsächlich dann auch irgendwann den Rekord von E.T. geschlagen. Okay. Hast du Zahlen soweit durch? Ich hätte noch eine Frage an dich. 9 Oscar-Nominierungen. Ach, okay, ja. 4 Oscars abgeräumt. Ja. Für beste Filmmusik, besten Sound, beste Soundeffekte und natürlich beste Visual Effects. Hm. Ja. Du hast eine Frage an mich, ja. Würdest du mitgehen? Also E.T. fragt, come, und Elliot sagt, stay. Was? Ist das an mir vorbeigegangen? Ja, natürlich. Das ist eine der wichtigsten Sachen gewesen am Ende des Films. Die stehen voneinander, verabschieden sich. E.T. sagt, come, und fragt, ob er mitkommen will. Ja, aber... Und Elliot sagt, stay. Und ich finde, dass Elliot, also der Schauspieler, wahnsinnig viel in dieses Stay reinsteckt. Ja? Emotional. Dieses sorry, ich muss hier leider bleiben. Großes Bedauern und Traurigkeit, aber er versteht, dass sein Platz hier ist und nicht mit irgendwelchen Aliens irgendwo auf fremden Planeten. Aber gibt's eine Überlegung dahinter? Also es klingt so, als ob das eine Option wäre, aber ich glaube, das ist... Oh Gott, ich glaube, ich hab das viel trivialer gelesen als du diesen Moment. Ich finde, es ist keine Frage, dass hier Abschied genommen wird. Also ich habe das Gefühl, ich nie zur Debatte. Oh mein Gott. Also die Frage ist einfach nur an dich jetzt. Würdest du aus Neugier und Interesse einfach mitfahren wollen? Kommt drauf an, in welchem Lebensstadium man ist. Aber natürlich, klar. ja, klar. Genau. Also ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Es ist einfach krass. Also diese Chance kriegst du nicht nochmal. Ja, ja. Ja. Ich glaube, scheiß drauf, welches Lebensstadium. Eigentlich schon, oder? Wobei, oh, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt drüber nachdenke. Würde ich schon vermissen, Chlor. Ich dich auch. Okay, einfache Frage. Hast du jemals Frösche seziert? Nein. Sowas. Ich zum Glück auch nicht, aber das war doch wirklich ein Ding damals, oder? Das haben die doch wirklich in der Schule viel gemacht. Ich glaube, das war nur S-Ding und ich glaube, dafür sind wir auch zu jung. Ich glaube, das wurde dann nicht mehr gemacht. Ja? Ich nie. Also weil ich habe zu Schulzeiten, vielleicht war es einfach nur ein Urban Myth, dass ich irgendwann in den Punkt kommen würde, wo im Unterricht dann sowas, so ein Frosch oder so seziert werden muss. Und ich war dann irgendwie froh, dass ich irgendwann festgestellt habe, oh, das ist doch nicht passiert. Ich bin offenbar zu krank gewesen oder sowas an dem Moment. Ich kenne das nur als Topos aus amerikanischen Filmen. Und da kommt es ständig vor. Okay. Das ist ständig irgendwie Thema, dass Kinder in der Schule Frösche sezieren müssen, Filme aus den 70ern, 80ern. Ich glaube, es ist vor allem ein Urban Myth. Okay. Und wahrscheinlich wurde das nicht mal in den USA groß gemacht, sondern es gibt so zwei Highschools und irgendein Regisseur, wahrscheinlich sogar Steven Spielberg, hat das gesehen und hat gesagt, musste das machen in den 50ern, hat dann gesagt, das verarbeite ich in meinen 80er-Filmen. Krass. Und deswegen denken alle, dass Frösche seziert wurden. Ich, keine Ahnung. Leute, völlig mein Lebensbild, mein Weltbild wird gerade total auf den Kopf gestellt. Ich dachte, das hat man gemacht. Leute, wenn ihr in der Schule Frösche sezieren musste, schreibt uns das mal. Mich würde es wirklich interessieren, ob sich irgendjemand da draußen findet, der das in der Schule machen musste. Meine Theorie, niemand. Also in diesem Land sowieso, aber vielleicht finden wir ja auch jemanden aus USA, der was dazu sagen kann. Ja. Ich glaube, das gibt's nicht in der Form, wie wir es im Kino erleben. Okay. Ist E.T. ein Jedi? Nein, du hast vorhin schon gesagt, dass... Jetzt hör auf damit! Ja, aber das gehört doch zusammen. Der erkennt Yoda, wenn die da zusammen unterwegs sind. Nein, ja, guck drauf, weil das ein Wesen ist, das ähnlich aussieht wie er. Nein. Michael imitiert Yoda. Wie leben wir in einem Universum, in dem exakt das, was im Star Wars-Universum passiert, in einen Film gegossen wurde, Millionen Lichtjahre davon entfernt? Das ist eine Legende, die sich die Menschen erzählen. Und George Lucas hat die aufgeschnappt? Genau. Give me a break. Okay, gut, danke für diese Reaktion. Perfekt. Ich bleib dabei. Er ist ein Jedi. Wie verdammt fakey kann ein Titel sein, wenn man versucht, einen Dreh zu verstecken, indem man ihn dann A Boy's Life nennt? Nice try, Steven. Aber es hat ja offensichtlich funktioniert. Ja. Also, es war zumindest so weit, dass man sagen konnte, sie haben es recht gut geheim gehalten. Ja, sie haben es recht gut geheim gehalten. Aber wenn du... Also solche Titel werden ja vor allem verwendet, wenn du irgendwo eine Location buchst oder wenn du im Hotel unterkommst und dann irgendwie einen Haufen Schauspieler da unterbringen musst. Dann versuchst du irgendwie das Ganze kleiner zu halten, indem du nicht sagst, das ist die nächste große Steven Spielberg-Produktion. Mhm. Sondern du erfindest ein Pseudonym für den Regisseur und versuchst einen Titel zu erfinden, der irgendwie nicht so interessant klingt. Aber was ist das für ein fucking Titel? Boy's Life. Da weißt du doch auf 3 Meter Entfernung, dass das ein Fake-Titel ist. Naja, warte mal, gibt's nicht diesen Leonardo DiCaprio-Film, der Boy's Life heißt? This Boy's Life, verdammt. 1993, Film mit Leonardo DiCaprio, großartiger Film. Sehr junger Leonardo DiCaprio, als jemand, der mit seinem Stiefvater, gespielt von Robert De Niro, sehr zu kämpfen hat. Mhm. This Boy's Life, fast. Ich finde, Boy's Life, da habe ich auch schon ein Bild im Kopf von Amerikanern, und zwar genau an diesem Drehort. Amerikanische Vorstadt, die Familiendynamik genau die. Mhm. Und warte mal, wir haben doch auch, wie heißt der Film, der über mehrere, über 2 Jahrzehnte Boyhood gedreht wurde? Boyhood. Auch fast. Ja, stimmt. Ich hab voll, du sagst The Boy's Life von Steven Spielberg, ich habe einen Film im Kopf. Okay, na gut. Wahrscheinlich irgendwie eine Liebeserklärung an das Kino drin versteckt. Ja, ein Fablemans. Ja, genau, Fablemans, da hast du This Boy's Life, Boy's Life, whatever. Okay. Übrigens, weil du vorhin gefragt hast, 10 Millionen Jahre alt ist E.T. 10 Millionen, das ist alt. Vielleicht. Es gibt halt diese Literalisierung. Nein, diese Novelization von. Ich will das nicht. Ich bin eigentlich Fan von Expanded Universes. Ja. Ich finde es spannend, was so Star Wars, auch die Diskussion drum, was in den Kanon gehört und so weiter. Ja. Ich will das bei E.T. nicht. Das macht mir meine Kindheit kaputt. Und wenn irgendjemand recht hat, dann Leute, die laut schreien, das macht mir meine Kindheit kaputt. Und natürlich ist E.T. ein Mann. Und was Gertie da macht, ja, genau. Das ist absolut, was Gertie da macht, ist voll die woke Scheiße. Du kannst den Mann nicht schminken. Ist das geil. Oh. Das ist so, die Szene ist so toll. Super toll, das und ist so, ich liebe es. Und natürlich ist Elliot erstmal empört. Gib ihm seine Würde zurück. Und ich denke mir, genau, es ist doch großartig. Das ist so wundervoll. Lasst ihm seine Perücke, und ihre Perücke. Und es ist so geil, wenn dann E.T. was sagt und Elliot so, what? Und dann erst realisiert, dass E.T. reden kann. Ja, genau, stimmt. Oh, es ist so süß. Wir haben die ganzen Szenen, die wir alle auseinandernehmen könnten, nicht auseinandergenommen. Oh Gott, weil viele. Wir sind schon so weit durch. Ja, wir müssen zu einem Punkt kommen. Und dieser Punkt heißt Top 3. Top 3. Unsere Top 3. Unsere Top 3 ist mit dem Titel Nur zu Besuch. Ja. Was habe ich mir dabei gedacht? Du hast dir gedacht, E.T. ist nur zu Besuch, also schauen wir mal, was für Filme noch zu Besuch sind. Das ist klar, aber was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe mich echt schwer getan mit der Liste. Echt? Ja, mir ist nichts Gutes eingefallen. Ich bin nicht glücklich mit der Liste. Oh. Naja. Ich habe ein paar Honorable Mentions sogar noch. Dann fang mal an mit deinen Honorable Mentions. Ach so, ich habe das noch gar nicht. Also, nur zu Besuch bedeutet ja, dass er vielleicht auch schnell wieder weg ist. Ja. Deswegen habe ich zum Beispiel Paddington nicht mit reingenommen. Paddington ist zu Besuch, aber nicht nur zu Besuch, sondern bleibt halt dann auch. Wobei das natürlich auch, man kann das natürlich auch so interpretieren, ne? Dieses nur zu Besuch, aber dann wird halt viel mehr draus. Und Paddington hatte ich auch kurz überlegt. Ja, das ist ein toller Film einfach, beziehungsweise die beiden Filme. Gibt auch bald einen dritten, glaube ich, oder? Wie ist das? Es wird ein dritter gedreht, genau. Ja. Oder ein dritter ist fertig und soll rauskommen. Ja, sind 2 tolle Filme. Paddington wirklich ist wundervolle Unterhaltung. Vielleicht müssen wir die auch mal besprechen. Ja, vielleicht machen wir so ein Triple Feature, wenn der neue rauskommt. Okay. Und ich hätte als Honorable Mention noch Get Out. Yeah. Auch mehr als nur zu Besuch. Ja, die Absicht ist allerdings, nur zu Besuch zu sein. Mm. Das wächst sich aus zu etwas mehr. Deswegen ist er auch nicht ganz in der Liste gelandet. Aber doch durchaus eine Honorable Mention wert. Darüber haben wir sehr viel gesprochen. Ja. Es geht viel um Rassismus und die kleinen Rassismen der, also die kleinen großen Rassismen der Upper Class, die sich alle sehr offen geben, aber am Ende dann doch nicht so ganz so, naja. Yeah. Es ist ein sehr, sehr auch schwergewichtiger Film, muss ich mal sagen. Also schwieriges Sitting, den Film zu gucken teilweise. Die anderen Honorable Mentions mache ich später, weil ich habe noch keine Platzierungen festgelegt, wie immer. Aber du musst mit Platz 3 anfangen. Ich muss mit Platz 3 anfangen. Ja. Ich fange mit Funny Games an als Platz 3. Uff, oh, Alter. Ey, danke, dass du mir die Weihnachtsstimmung kaputt gemacht hast. Aber das ist sehr klassisch. Ne? Die sind nur kurz zu Besuch und dann sind sie wieder weg. Also... Möchtest du über Funny Games irgendwas sagen? Oder wir haben auch darüber gesprochen. Ein schrecklicher Film, also ein toller Film, ein Metafilm von Michael Haneke, und es geht um zwei Jungs, die eine Familie tyrannisieren und uns zu ihren Komplizen machen. Ja, also brutaler Film, grausamer Film. Die kommen da einfach hin und schnappen sich die Leute und machen den mit den irgendwelchen, naja, Funny Games, wie der Film schon sagt, und so funny sind die Games dann doch nicht. Hm. Aber guter Platz. Ich habe tatsächlich auch was Deprimierendes auf Platz 3, nämlich Brücke sehen und sterben. Die sind auch okay. Nur zu Besuch in Brücke. Ja, und sterben? Zwei ehemalige Killer, aber es ist klar, dass das nicht gut gehen wird, weil ihr Auftraggeber will offensichtlich den einen von den beiden tot sehen. Mhm. Und von Martin McDonagh, der vor kurzem, den haben wir auch besprochen, den Film The Banshees of Inisherin gemacht hat. Sehr genau, und Brücke sehen und sterben, ein etwas älterer Film von ihm, ganz großartig, über einen kurzen Besuch in Brücke, der aber fatale Folgen hat. Ich habe auf meinem Platz 2 natürlich Wes Anderson. Natürlich Wes Anderson. Ich kann überall Wes Anderson mit reinlegen. Und zwar Asteroid City, den du noch nicht gesehen hast, glaube ich, ja. Weil du dich weigerst, Sachen von Wes Anderson zu... Es sei denn, du schmeißt sie mir vor. Yes, und das wird irgendwann passieren. Nein. Aber als nächstes glaube ich erstmal die von Netflix, die kurzen Sachen. Die würde ich dir irgendwann geben. Aber Asteroid City fand ich auch wieder großartig. Und zu Besuch ist halt ganz kurz ein weirdes und nicht... Also wirklich sehr seltsam eingebautes Alien. Okay. Das als Animation daherkommt und nur kurz den Arm ausstreckt, um etwas zu holen und dann wieder abzuhauen. Sehr schöner kurzer Besuch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Interessant. Okay. Ja. Aber der Film ist sehr empfehlenswert. Es ist Wes Anderson sowieso immer. Ein Haufen Genies, die irgendwo in der Wüste eingesperrt sind. Und also so ein Kindergenies natürlich, weil Wes Anderson immer irgendwelche genialen Kinder hat. Das großartiger Film. Ganz interessant. Ja. Ja, ich würde ihn so oder so gezwungenermaßen sehen. Natürlich. Mein Platz 2, mein Platz 1 sind sich sehr ähnlich, und ja. Platz 2 ist inspiriert von Platz 1, und zwar ist auf meinem Platz 2 Visitor Q. Wir haben schon über den verrückten Takashi Miike gesprochen, Anfang dieses Jahres. Ja. Und danach sollte nichts mehr so sein, wie es mal war. Takashi Miike hat mit Visitor Q einen Film gemacht, in dem es um einen Besucher geht, der bei einer Familie vorbeischaut und deren Leben verändert. Und ich will nicht zu viel verraten, es passieren sehr schräge Sachen. Milch spielt eine Rolle. Schon ähnlich wie bei Gozu, den wir besprochen haben. Ja. Wenn man auf sehr abstraktes, sehr schräges, sexuell aufgeladenes japanisches Kino steht, aus dem Jahr 2001. Okay. Ich glaube, ihn werde ich nicht sehen, es sei denn, du setzt ihn mir vor. Ich habe auf Platz 1 ganz knapp nicht The Lodger gesetzt. The Lodger fand ich großartig, haben wir auch besprochen. Einer der ersten Filme von Hitchcock. Er sagt gerne, dass es sein allererster war, was nicht ganz stimmt. Mm-mm. Und da geht es um einen Typen, der in den 20ern einzieht in eine gemietete Wohnung. Darunter wohnen die Vermieter, und es passieren Verbrechen in der Stadt. Und dann vermuten die Vermieter, dass ihr Untermieter der Verbrecher ist. Und diese ganze Dynamik dieses Films ist großartig. Ich verrate nicht, wie es ausgeht, natürlich, ob er jetzt der Gesuchte ist oder nicht. Aber es ist super, super toll. Einer der, also von Hitchcock, seltsamerweise, obwohl es einer seiner ersten ist, wirklich einer seiner besten Filme, finde ich. Ich fand ihn super großartig. Fantastischer Film, auf jeden Fall. Also ich würde nicht sagen, einer seiner besten Filme. Ich stehe einfach auf den späten Hitchcock, aber ja, okay, toller, ja. Atmosphärischer Film. Ja, wirklich. Das war echt so ein Highlight, das wir zusammen entdeckt haben. Ne? Wir kannten ihn beide vorher nicht und haben gesagt, wir müssen mal einen frühen Hitchcock gucken. Und dann haben wir so mit dem Finger drauf gezeigt, dann war es der. Ja. Und dein eigentlicher Platz 1? Mein eigentlicher Platz 1 ist ganz langweilig Wizard of Oz. Ja! Sie ist nur zu Besuch. Ja, sie ist gekommen, um ein paar Hexen zu töten und ein bisschen zu singen. Sehr und schön. Drei Freunde zu gewinnen, um wieder nach Hause zu gehen. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass du Mary Poppins nimmst. Den habe ich nicht drin. Der würde auch total gut auch passen. Oh, das stimmt, das wäre auch toll gewesen. Vor allem, weil das auch ein folgenreicher Besuch ist. Und mein Film ist der Mary Poppins des Italiens der 60er Jahre. Okay. Theorema von Pierpaolo Pasolini. Oh, haben wir besprochen in diesem Podcast. Ein junger Mann kommt bei einer Familie vorbei, vögelt mit allen und am Schluss rennt jemand nackt in die Wüste. Einer der besten Filme aller Zeiten. Oh Gott, bitte guckt ihn euch nicht an. Hört euch unser Gespräch und so an. Das reicht völlig aus. Einfach ein Meisterwerk. Johannes Film. Hat sehr gelitten. Furchtbar. Aber es hat furchtbar. Freude gemacht, mit Johannes drüber zu reden und ihm zu sehen, wie er versucht, das so zu interpretieren, wie man das proletarisch interpretieren kann, wer für was steht. Toller Film. Es gibt. Also ich muss sagen, dass du gerade Mary Poppins ganz schön hart dazu gezogen hast. Ich finde, das tut Mary Poppins echt nicht gut, dass du ihn jetzt Theorema damit vergleichst. Eigentlich will Mary Poppins auch Theorema sein. Aber Theorema will auch ein bisschen Mary Poppins sein. Das ist auf jeden Fall ein Odd Couple, ein Geschwisterpaar im Geiste. Wir haben einmal Kunstkino aus Europa, einmal Blockbuster-Kino aus Amerika. Hat nichts damit zu tun. Einmal Disney, einmal Pasolini. Oh, furchtbar. Einmal Sex und Gewalt, einmal Pasolini. Den musste ich bringen, oder? Sehr gut, danke. Sehr gut. Oh. Und damit raus aus unserer Liste. Ja. Das war unsere Top 3. Und wieder zurück in unserem Film. Oh, fuck. Ja, und wir kommen, glaube ich, dann auch so langsam zu einem Fazit. Wollen wir zu einem Fazit kommen? Ja, und wir müssen eine andere Frage stellen, weil offensichtlich mögen wir beide diesen Film. Ja, ja, ja, er ist großartig. Ist es ein Weihnachtsfilm, wenn ja, warum? Es ist ein Weihnachtsfilm, weil der Film den Kapitalismus so richtig ausgenutzt hat und richtig viel Geld gemacht hat. Deswegen ist es ein Weihnachtsfilm. Fantastisch. Es ist ein Weihnachtsfilm, weil er zeigt, dass es letzten Endes am wichtigsten ist, dass man in der Familie zusammen ist. Dass man sich auf die Menschen verlässt, die man liebt. Ja, ja, ja, ja. Und dass man gar nicht so viel Star Wars Spielfiguren braucht, solange man einen Alien-Freund hat. Es ist einfach ein großartiger Film. Er ist von vorne bis hinten wahnsinnig gut und wahnsinnig gut gealtert. Der hat keine Magie verloren, vielleicht noch gewonnen, vor allem, weil man heute mit CGI so übersättigt ist, dass ich so dankbar bin, dass er nicht nochmal wie Star Wars zurückgegangen ist und gesagt hat, jetzt muss ich aber E.T. nochmal richtig schön digitalisieren und ihm Sachen geben, die er vorher nicht hatte. Er bleibt die wundervolle Puppe, die er war. Insofern absolut empfehlenswert, aber ich glaube, ihr kennt ihn sowieso alle. Ja, also ein wundervolles, modernes Märchen. Das ist einer der besten Vertreter dieser märchenhaften Zeit in Hollywood, die ich auch gerne jederzeit verteidige gegen euch Filmschnösel. Die wollen, dass wir über das nächste Arthouse-Projekt oder den nächsten surrealen, grotesken Film reden. Nein. Du bist der Filmschnösel, Plor. Du bist hier der Filmschnösel, der mir das siebte Siegel vorlegt und sagt, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Aber solche Filme sind auch schön. That's my point. Ich habe nicht das Gefühl, dass mein Filmgeschmack darunter leidet, dass ich sage, ja, E.T. ist ein verdammtes Meisterwerk und ich liebe diesen Film. Es ist ja auch eher auf meiner Seite. Ich bin ja der Blockbuster-geile Typ von uns beiden, wenn man das so einteilen will. Ah, ich weiß nicht. Nee, du hast schon einen sehr spitzen und spezifischen Geschmack letzten Endes. Auch wir stehen offensichtlich beide auf Blockbuster, meine Güte. Ja, okay. Wir haben dieses Jahr auch viel Blockbuster besprochen. Ne? Stimmt, wir sind von Barbie. Jones, Barbie. Ja. Wir haben dieses Jahr alles durch. Wir haben über deutsche Blockbuster geredet, über Werner Weinhardt. Ja. Ah. Aber doch im größten Teil dann die Arthouse-Version von Blockbuster. Wenn man an Barbie denkt, ist so ein kleines bisschen Arthouse, ist sie ja durchaus. Die kommt ja nicht von irgendwoher. Greta Gerwig. Ja. Johannes, danke, dass du mit mir auf diese fantastische Reise gegangen bist. Danke dir, dass du mir gegeben hast, weil ich tatsächlich diesen Film so lange nicht gesehen habe und eben auch durch fehlende Nostalgiebildung in der Kindheit nicht so dran gehangen habe. Aber jetzt irgendwie entwickelt sich ein Band. Wenn ihr wissen wollt, welchen magischen Weihnachtsfilm Johannes mir für nächste Woche aufgibt und für euch natürlich auch, dann müsst ihr noch kurz dranbleiben. Nach dem Jingle erfahrt ihr das. Und ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Ja, euch eine ganz wundervolle Weihnachtszeit. Lasst euch nicht unterkriegen vom Kapitalismus, sondern habt viel Freude, genießt den Kitsch, lasst euch reichlich beschenken. Nee, das können wir noch nicht sagen. Die Weihnachtszeit hat gerade erst angefangen. Ja, genau. Esst viel Lebkuchen, zündet eine Kerze an. Macht mit eurer Familie aus, dass ihr euch einfach nichts mehr gegenseitig schenkt. Schrecklich. Schrecklich. Nur herzlose Menschen machen sowas. Okay, wir werden das jetzt noch ausdiskutieren. Für euch noch viel Spaß. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. So, da haben wir noch was für nächste Woche, weil du mich zwingst. Ja, dass wir jetzt unbedingt Weihnachtszeug machen müssen. Und ich bin nicht der größte Weihnachtsfan, wie du weißt. Aber es gibt so ein paar Filme, die ich gerne auch zu Weihnachten, gerade zu Weihnachten, gucke. Und auch dieser Film spielt jetzt nicht explizit zu Weihnachten, ist aber absoluter Weihnachtsfilm geworden. Und zwar das allgemein beliebte Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Der IT der DDR. Ja, das hast du schön gesagt. Oh, von, super, ich bin gespannt. Ja, von Václav Volicek. Und wir werden ganz viele Namen falsch sagen müssen. Ja. Und so nächste Woche wird es schwierig. Guckt ihr erstmal den Film an. Guckt ihr euch den Film gerne nochmal an und habt ihn parat. Weil ich gehe davon aus, dass die meisten von euch den Film schon kennen. Aber schaut ihn euch gerne nochmal an. Auch mit ein bisschen Abstand vielleicht, wenn ihr ihn lange nicht gesehen habt. Weil vielleicht die Perspektive aus der heutigen Zeit auch sich nochmal geändert haben könnte auf den Film. Auf jeden Fall ein Film, zu dem ich überhaupt kein nostalgisches Verhältnis habe. Weil tatsächlich haben wir im Westen die DDR-Märchenfilme auch geguckt. Oder ja, die genau. Märchenfilm. Ja. Der hat nicht dazu gehört. Den habe ich gesehen, aber den habe ich später gesehen. What? Weil das war auch ein großer Erfolg im Westdeutschland. Es war absolut ein Westerfolg. Es war einfach, ich habe einige DEFA-Märchenfilme gesehen, als Kind auch. Ja. Den nicht als Kind. Wow. Den erst später. Damn. Okay, wir werden bestimmt über deine Beziehung zu Märchen und so reden. Ja. Und zu auch Ostprodukten. Mal gucken. Und schauen mal, wie diese DDR-tschechische Koproduktion, wie die so ist. Solange es Weihnachtsstimmung macht, bin ich glücklich. Solange es Weihnachtsstimmung macht, ja, leider macht es das tatsächlich. Also dann, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.